because our Jungs halt der Check wie Boom. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio-Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 217 des offiziellen Communio-Podcasts. Und ich habe schon fast vergessen, wie sich das anfühlt, hier im Moderationsstuhl zu sitzen. Ich hoffe, ich habe nichts verlernt. Ne? Und ihr freut euch vielleicht auch ein bisschen, dass es jetzt weitergeht. Und hier wird er von allen frenetisch gefeiert. Er gilt auch unter den Konkurrenten als der Beste seines Sports. In diesem Concours complet, wie die Franzosen sagen, diesem kompletten Werk des hippologischen Triathlons. Boah, das ist aber sehr lieb. Vielen Dank. Also, dass Carsten Soestmeier sich hier mal einklingt, das ist wirklich eine große Ehre für mich. Aber Carsten, wir haben eben mal so ein bisschen gesprochen, du hast mir auch verraten, dass das ja auch umgekehrt gilt. Also ich sag mal so, Pferdesport finde ich sehr fragwürdig, ja, aber du bist natürlich super, Carsten. Ah, Freunde, jetzt braucht der Puls erstmal einen Tag, um wieder runterzukommen bei so manchen von uns, bei mir vielleicht sogar 2 Tage. Aber können Sie uns doch diesen Moment dieses hippologischen Vollgenusses hier... Ach. Das rührt mich jetzt fast auch ein bisschen, Carsten. Ne? Aber dann erhole dich jetzt einfach ein bisschen, ja? Bring deinen Puls wieder auf normal Null. Ja, Carsten Soestmeier hier. Am Start des Communio-Podcasts. Und Soestmeier ist auch so ein bisschen das Stichwort, denn ich muss zugeben, ich bin noch voll im Olympia-Fieber. Ja, aber darüber darf man natürlich die Bundesliga und das Communio-Team vor allen Dingen nicht vergessen. Denn jetzt werden die Grundlagen gelegt, um dann im Mai die Titelernte einfahren zu können. Das ist in der Bundesliga so, das ist bei Communio so. Und ja, da wollen wir jetzt natürlich euch ein bisschen weiterhelfen, die Grundlagen zu legen mit Teil 2 unserer Vorbereitungsserie. Die Plätze 18 bis 10 hatten Nick und ich vor 2 Wochen im Teamcheck besprochen. Heute knöpfen wir uns dann die obere Tabellenhälfte der vergangenen Saison vor. Und ja, da brauche ich natürlich einen, der bei den Top-Clubs, sage ich mal, ein- und ausgeht und zu Hause ist. Und wer wäre da besser geeignet als Tim Müller, der mir aus der Blütenstadt Leichlingen live zugestaltet ist? Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle. Ja. Lange ist her, ne, dass wir uns gesprochen haben. Das stimmt, ja. Lange ist das her. Und jetzt hat sich Carsten auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Ich weiß nicht, Carsten, wie siehst du das? Tim und ich als Doppel, ist das was? Gefällt dir das? Ich verneige mich vor diesem Bar. Oh, okay. Herrlich. Ja, ja, also danke. Stark. Wobei du, ja, Tim mir ja gesagt hast, du bist gar nicht so richtig im Olympiafieber, ja, ne? Ja, es tut mir selber leid, aber irgendwie bin ich nicht so richtig gepackt. Aber das liegt vielleicht auch einfach dran, dass in der Blütenstadt Leichlingen Olympia vielleicht nicht so groß ist, weil es natürlich auch in diesem Sommer in Leichlingen ein Sportevent gab, was dem in etwa gleichgestellt ist. Ne? Ich weiß doch schon wieder nicht, wovon du redest. Du? Nach 14 Jahren, ja, lange hat es gedauert, das Leichlinger Entenrennen ist wieder da. Ach. Ja, also es gab auf der Wupper ein Quietsche-Entchen-Rennen. Mit 712 Enten konnte man für 5 Euro konnte man eine Ente kaufen. Erlöse gingen an einen guten Zweck. Ich habe den Artikel jetzt nicht zu Ende gelesen, wer gewonnen hat. Also eine der Enten war am Ende am schnellsten. Ja. Ja. So, ich guck mal, das ist aus der Rheinischen Post. Das hat es also wirklich dann auch geschafft. Kaum waren die Enten am Start ins Wasser gegangen, hatten sie Fahrt aufgenommen. So, ihren Weg, den Fluss hinunter folgten die Zuschauer. Mit dabei auch Sabine mit ihrer Tochter Emily und der Freundin Charlotte. Startnummern 219 und 220. Erster Preis war ein Gutschein fürs Phantasialand. Im Wert von 200 Euro. Das ist doch mal schön. Ja. Ja, ich glaube, da steht nicht, wer gewonnen hat. Oh, die 219 konnte groß auftrumpfen. kam aber nur auf dem 4. Platz ja. ins Ziel. Ja. Immerhin ein Gutschein für die Buchhandlung. Ja. Ja, ja. Ja. Hier steht nicht, wer gewonnen hat. Nee. Das ist so ein Cliffhanger, weiß ich nicht. Journalismen 101. Wir machen einen Artikel ewig lang über so ein Entenrennen, aber wir sagen nicht, welche Ente gewonnen hat. Ja, ja? Am Ende hat einfach gewonnen. Alle Leichling. Haben gewonnen. Leichling hat gewonnen. Ja, also deswegen, klar, Leichlinger Entenrennen. 14 Jahre, warum hat das 14 Jahre nicht stattgefunden? Wenn das doch, das ist, scheint ja ein Riesenevent zu sein. Ich werde mal schauen. Nächstes Jahr, wenn es das nochmal gibt, werde ich mich dann da auf jeden Fall beteiligen. Würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Und dann komme ich direkt, weiß ich nicht, dann komme ich mit 1000 Euro und sage, 200 Enten sind mir. Ich will dann auf jeden Fall gewinnen. Ja? Ja, du könntest natürlich auch einfach dir so Karten fürs Phantasialand kaufen. Nicht olympisch dabei sein ist alles, sondern ich will das Ding dominieren. Ja, ja, vielleicht auch mal gehe ich mit meinen Enten in so ein Hotel, wo die chinesischen Schwimmer sind, essen. Ja, da gibt es ja manchmal Probleme. Was da im Essen drin ist, ist ja manchmal ganz unglückliche Sachen. Ja. Ja, dass da irgendwie Wachstumshormone und so im Essen drin sind. Wir kennen das. Wir kennen das alle. Naja, gut. Aber jetzt kriegen wir die Kurve von den zwei großen sportlichen Events der Sommerpause, nämlich Olympia und dem Leichlinger Entenrennen, und widmen uns wieder dem, was wir heute vorhaben. Ich habe schon gesagt, wir haben die Teamchecks der Clubs auf den Plätzen 9 bis 1, also obere Tabellenhälfte in der Top 3 der Woche. Potenzielle Stammplatzüberraschungen, die sich jetzt so Mitte der Vorbereitung, oder es ist eigentlich schon gegen Ende, ne? Pflichtspielstart für die Bundesligisten in anderthalb Wochen. Wir nehmen am 7.8. auf. Ich werde euch das so parat machen, dass ihr es am 8.8. morgens hören könnt. So ist im Moment der Plan. Ich gehe mal davon aus, dass das dann funktioniert. Also in 10 Tagen etwa Pflichtspielstart mit dem DFB-Pokal. Eine Woche später geht dann die Bundesliga los und dann wird es auch ernst. Und da haben wir drauf geschaut. Und bevor wir jetzt aber reingehen ins Programm, und ich merke schon, Tim, du bist bereit, du scharst mit den Hufen. Stehen in Startlöchern. Ja, möchte ich euch noch auf eine Aktion hinweisen oder erstmal einfach auch mal sagen, es ist auch 25 Jahre Comunio. Also das große Jubiläum im Jahre 2000 hat Comunio begonnen und das ist die 25. Comunio-Saison. Und es gibt eine große Aktion, das heißt, ihr könnt eure schönsten Anekdoten, Geschichten, Transfer, Coups, ja, Last-Minute-Meisterschaften, Pokalsiege, ja, alles, was richtig dramatisch war in den letzten 25 Jahren, in euren 25 Comunio-Jahren, könnt ihr entweder per Direktnachricht, Facebook, Instagram ist das möglich, oder aber an redaktion@comunio.de schicken und unsere Kollegen vom Magazin, der Kollege Daniel Juncker ist damit betreut, der wird da ein Potpourri zusammenstellen. Und die schönsten Geschichten, die eingesendet werden, werden dann im Comunio-Magazin veröffentlicht. Und vielleicht greifen wir das dann in 2 Wochen auch nochmal auf, wenn wir dann in Richtung erster Spieltag gehen. Einsendeschluss ist der 11.8. Ja? Also wenn ihr jetzt gedacht habt, boah, bei diesem Entenrennen wäre ich gern dabei gewesen, das ist für dieses Jahr zu spät. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, auch bei der Comunio-Jubiläumsaktion noch mitzumachen. Und da ist eben die Uhr noch nicht abgelaufen. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, hast du sonst noch was zu ergänzen, bevor es ernst wird, Tim? Nö, ich freue mich einfach jetzt auf 9 Top-Vereine. Top-Vereine. Beim größten Top-Verein an eigentlich. Genau, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe mir auch überlegt, ob wir von 1 bis 9 gehen, damit das Beste zum Schluss kommt. Aber ich wollte jetzt nicht alles durchbrechen hier. Ne? Wir legen los mit dem SV Werder Bremen, 9. Ja, überragende Saison gespielt. Letztes Jahr 42 Punkte geholt. Ja, ja. Damit wäre man ja sonst meistens Ausbeute. Champions League qualifiziert gewesen, hat man auch ein bisschen Pech gehabt, ne? Dass andere Vereine auch so toll gespielt haben. Naja, also als 9. reingekommen, schauen wir mal drauf, was im Sommer passiert ist. Und allein deswegen muss ich ein bisschen in der Vorbereitung arbeiten, ja. Weil ich auch in den letzten 10 Tagen nicht nur privat, sondern beruflich nicht mit der Bundesliga, sondern mit Olympia zu tun hatte, ist es so, dass ich mich wieder ein bisschen fuchsen musste und hatte direkt eine Rechercheaufgabe. Denn im Moment ist es so, Werder hat keinen sportlichen Leistungsträger abgegeben. Woltemade ist weg, aber der zählt jetzt für mich noch nicht unter absoluter Leistungsträger. Und da habe ich mal zurückgeschaut. Ich habe es leider reingeschrieben ins Skript, ne? Hätte ich dich mal fragen, eine Schätzfrage machen können, wann das letzte Mal war. Ja. Wann das der Fall war im Sommer. Das war 2006, 2007. Und das ist schon so, dass es eigentlich mit einem Sternchen zu versehen ist, weil da ist der Werder-Goat Johan Miku zurück nach Frankreich gegangen. Das war allerdings ein von Werder gewollter Umbruch. Also man hat Diego geholt und dann hatte man zwei Wochen Sommertheater, weil Johan Miku, super Fußballer, aber jetzt niemand, der gedacht hat, auch ich übergebe hier mal mein Zepter und lass meine Werder-Karriere so ein bisschen ausklingen. Das war nicht so sein Ding. Und um dann so internen Stress vorzubeugen, hat man Miku dann noch verkauft nach Bordeaux. So war das damals. Aber das ansonsten in jedem Jahr seit dieser Saison hat man mindestens einen Leistungsträger ungewollt abgegeben. Und das hat man bislang nicht gemacht. So ähnlich wie Miku könnte es Marvin Ducksch in diesem Sommer noch gehen. Ist auch gut, die zweimal in einem Atemzug zu nennen, denke ich. Kann man einfach mal machen. Ja, klar. Ja, weil ich glaube, Werder würde Ducksch eigentlich gerne abgeben. Ja, weil er ist jetzt so an dieser Altersgrenze, wo man sagt, ja, ab jetzt geht es nur noch bergab, sage ich mal. Richtung. Kann man schon mal in West Ham anrufen. Ja, die haben ja schon. Die haben ja schon zugeschlagen. Ja. Das ist ja auch klar, dass Füllkrug dann nach einem Jahr Dortmund direkt teurer geworden ist. Na klar. So ist das. Ja. Naja, aber zu dem Thema kommen wir später noch. Ja. Aber bei Ducksch ist es halt so, es gibt keinen Markt. Also er hat eine Ausstiegsklausel für 7 Millionen, die hat keiner gezogen. Werder würde ihn wahrscheinlich auch für 6 gehen lassen. Aber es gibt im Moment keinen Markt, außer in Saudi-Arabien. Und da versucht man, glaube ich, Ducksch gerade so ein bisschen gut zuzureden, dass er doch im Sinne für seine Familie da mal die Hand auch aufhalten soll. Naja, wir das werden sehen, was da noch passiert. Ja? Als Außenstehenden dann doch schon ein bisschen. Also hätte man diese 6 Millionen so nötig, dass man jetzt sagt, da will man lieber den Ducksch abgeben, anstatt den jetzt halt bis zu seinem Karriereende jede Saison ein paar Tore schießen zu lassen. Ja, so schlecht ist er ja noch nicht. Nee, und ich sag mal so, ich habe den letzten Test gesehen gegen Coventry. Vielleicht stellen wir das mal voran, weil die Testspiele waren alle scheiße eigentlich. Zuletzt das 2-1 gegen Coventry war der erste Sieg gegen einen höherklassigen Gegner. Also die hatten das erste Vorbereitungsspiel 2-0 gegen einen Aufsteiger aus der Verbandsliga gewonnen. Da kannst du jetzt nicht sagen, okay, den Rest haben sie auf die Münze gekriegt. Und in diesem Testspiel, Ducksch 1 vorbereitet, 1 gemacht. Hast du auch seine Spielintelligenz wieder gesehen? Also schwierig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie intern denken, naja, wir haben Romano Schmid, der kann auch so eine Twitter-Rolle spielen, Keke Top vorne drin. Und Ducksch sicherlich auch einer, ähnliches Problem wie mit Miku, den wirst du nicht geräuschlos irgendwo mal sagen können, wir stellen uns das jetzt im Spiel gegen XY vielleicht ein bisschen anders auf. Ne? Er hat große Stärken und da hat er Sachen, die er nicht so gut macht. Schwierig, ja. Mich wundert es auch so ein bisschen, gerade weil ja eigentlich auch in den schwierigeren Zeiten von Ducksch letztes Jahr Ole Werner immer an ihm festgehalten hat. Aber das ist jetzt auch nur so mein Gefühl. Ich verstehe nicht, warum Werder da so versucht, ein bisschen aufs Gaspedal zu drücken, was das angeht. Ja. Aber das ist das Ding. Aber Fakt bleibt, aus dem absoluten Kern hat man niemanden geholt. Jetzt kann man auch sagen, auf der Zugangsseite sind es auch erstmal nur Ergänzung. Also Keke Top ist zurückgeholt, habe ich ja vor 2 Wochen schon gesagt, der Bremer Weg, ja, Talente billig verkaufen, teuer wieder zurückholen, ja, das ist so. Schöne die, Vereinsphilosophie. Ja, genau, das macht man, erkennt den Club, ja, aber Top wirklich mit einer sehr guten Vorbereitung, Skelly Alvero nach Laie fest verpflichtet, Marco Grüll ist ablösefrei aus Österreich gekommen, offensiver Außenspieler, aber auch jetzt eher so einer, der dann für die Plätze 12, 13, 14 zunächst einmal in Frage kommt beim Kader. Mio Backhaus nach Laie gestärkt zurückgekommen. So, und das war's, wird man dann sehen. Ja, also klar, der Pluspunkt ist die Eingespieltheit. Dann kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung bei Werder. Ganz klar Keke Top, 3,44 Millionen, allerdings auch schon sein Marktwert bei Comunio, aber er trifft verlässlich. Und hat, wenn wir jetzt hier einen machen würden, Enttäuschung der Vorbereitung, dann wäre das ganz klar Justin Njinma, der seinen Stammplatz verlieren wird, erstmal zum Saisonstart. Also Keke Topp im Moment als Partner von Marvin Ducksch vorgesehen. Ja, das ist schon eine kleine Überraschung. Wäre also durchaus auch jemand für die Top 3, aber da ich jetzt hier schon über ihn rede, kommt er dann da nicht mehr vor. Aber letzte Saison bei Schalke, und da glaube ich auch erst in der Saisonschlussphase, dass er wirklich auch gesetzt war bei Schalke, aber er ist bei Werder auf einem guten Weg, bringt eine gute Athletik mit und hat so ein bisschen das Profil wie Niklas Füllkrug damals, und das hat mit Ducksch schon ganz gut funktioniert, also so wird es jetzt wieder laufen. Comunio Topstar, eigentlich Marvin Ducksch, 10,08 Millionen, aber es gibt diese gewisse Unsicherheit, was seine Zukunft angeht. Ich glaube, wenn er da ist, wird er auch wieder performen. Also das hat jetzt dieser Test gegen Coventry durchaus gezeigt, ne? Auch wenn er eben sich seine Pausen nimmt, aber in den entscheidenden Situationen ist er da. Ecken darf er auch wieder schießen und Standards. Ja. Aber aufgrund dieser Unsicherheit und des hohen Marktwertes gehe ich mit Romano Schmid für 5,61 Millionen absolut gesetzt jetzt. Und das wird, glaube ich, sein letztes Jahr in Bremen werden, wenn er auch nur annähernd an die Entwicklung des letzten halben Jahres bei Werder und dann auch in der Nationalmannschaft, darf man nicht vergessen, gute EM gespielt, anknüpfen kann. Deswegen Romano Schmid, 5,61, deutlich teurer als in der letzten Saison, aber ich erwarte mir auch deutlich mehr von ihm. Dann haben wir die letzte Spielerkategorie, die wir pro Verein haben. Also wir haben ja immer so eine Übersicht, was den Sommer angeht, einen Gewinner der Vorbereitung, einen Topstar und dann den Youngster to Watch. Das ist bei Werder gar nicht so einfach, aber da ich Keke Topp habe ich ja schon verwurstet. Auch der wäre noch möglich hier vom Alter in der Kategorie. Der ist auch erst 20, aber ich gehe mit einem anderen 20-Jährigen und das ist Mio Backhaus, 370.000. Hängt auch, also mit zwei Sachen hängt zusammen. Michael Zetterer im Moment als Nummer 1 absolut gesetzt. Immer wieder gibt es Gerüchte, derzeit scheint Olympique Marseille die Fühler ausgestreckt zu haben. Und ich glaube, Werder, wenn da jemand, weiß ich nicht, 10 Millionen oder so für Zetterer auf einmal auf den Tisch legen würde, dann glaube ich, würde Werder es machen. Mio Backhaus, letzte Saison eine wahnsinnig starke Saison gespielt in der Eredivisie, also in der ersten niederländischen Liga, jetzt nicht irgendwie, den haben sie zu Rot-Weiß Essen ausgeliehen und da hat er überzeugt, das war schon auf einem guten Niveau und beim Testspielen jetzt sah er jetzt nicht so glücklich aus, aber trotzdem glaube ich, dass sie intern durchaus auf ihn setzen, 370.000 ist derzeit sein Marktwert. Und das Zweite ist, Michael Zetterer ist ein relativ verletzungsanfälliger Torhüter. Also er hat schon immer wieder Spiele auch verpasst, hat immer wieder Probleme gehabt, mal mit dem Rücken, mal mit der Schulter. Also ich halte es, wenn du mir jetzt eine Wette anbietest, ob Mio Backhaus zum Einsatz kommt in der nächsten Saison, dann würde ich sagen, ja. Nicht unbedingt als Stammspieler, aber das wäre die dritte Möglichkeit. Zetterer jetzt ein halbes Jahr, also eine halbe Saison, wenn man so will, hat sich letzte Saison erst richtig durchgesetzt gegen Pavlenka als Stammtorhüter. Wenn er dann wackelt und man hat eine starke Alternative mit Mio Backhaus, auch nicht ausgeschlossen. Also interessant, Junioren-Nationalspieler schon seit vielen U-Mannschaften und gilt als riesiges Torhütertalent. Für 370.000 kann man da, finde ich, mal reingehen. Gut, dann kommen wir zu meiner Saisonprognose. Ja, also alles unter Rang 3 wäre natürlich eine Enttäuschung. Ja, muss man schon sagen, mit dem Kader muss man, naja, nee. Ich sag mal so, punktemäßig glaube ich, dass man einen Tick besser ist, so 45 Punkte vielleicht, traue ich der Mannschaft zu. Und das hätte dann vermutlich eine schlechtere Platzierung zur Folge. Ja, also weil die, ich glaube nicht, dass die Liga nochmal so geteilt ist, dass die Mannschaften im Mittelfeld so wenig Punkte haben wie in der letzten Saison. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Also ich glaube nicht, dass Werder unten reinrutscht, aber nach oben. Es ist halt schade. Ich dachte, also Jinma war ja einer meiner Kandidaten, der einen ordentlichen Sprung machen kann in diesem Jahr. Wir sind im Moment genau auf der anderen Richtung unterwegs. Also und du bräuchtest... Erstmal nur die Vorbereitung. Ne? Das stimmt. Total, aber du bräuchtest halt 2-3 Spieler, die so einen Leistungssprung machen, wie jetzt Mittelstädt, weiß ich nicht, bei Stuttgart im letzten Jahr, ja, dass du auf einmal einen Spieler hast auf Top-Niveau aus den eigenen Reihen. Sowas brauchst du. Weil von den externen Leuten kannst du das eigentlich nicht erwarten. Gut, so viel aber leider zum SV Werder Bremen. Ja, ihr wisst, ich könnte das auch noch ein bisschen länger fortführen, aber das wollen wir mal lassen. Wir haben noch 8 andere, teilweise auch spannende Vereine. Und wir starten mit dem Tabellenachten, dem Europa Conference League Playoff Teilnehmer, dem 1. FC Heidenheim, Tim. Und ja. Natürlich, Heidenheim hast du dir direkt geschnappt. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass sie ja auch unseren Liebling Matthias Hohnsack aus Darmstadt geholt haben. Natürlich, das spielt definitiv mit rein. Herr Hohnsack ist ein sehr interessanter Spieler. Und das Alpstüble wird auch immer noch fleißig beworben. Auch das finde ich sehr, sehr schön, dass das weiterhin so groß in der Berichterstattung beim Heidenheimer, auf der Heidenheimer Website auch bedacht wird. Ich mag den Verein, muss ich einfach noch mal sagen. Es herrscht gute Stimmung nach allem, was man mitbekommt. Alle Testspiele bisher gewonnen. Vorfreude steigt auch auf die ersten internationalen Partien der Geschichte im Verein. Die Auslosung hat jetzt ja ergeben, dass der FCH da in den Playoffs entweder auf BK Häcken aus Schweden oder Paide Lina Meeskond aus Estland treffen wird. Hätte schlimmer kommen können, ne? Ich denke mal, BK Häcken habe ich zumindest schon mal gehört, deswegen gehe ich mal davon aus, die sind der Favorit. also könnte eine interessante Partie werden. Bei Heidenheim freut man sich drauf und ich bin nach wie vor ziemlich beeindruckt von diesem Club. Die erste Bundesliga-Saison war überragend angesichts der Ausgangslage, der Mittel, die man hat. Jetzt sind quasi alle guten Offensivspieler der letzten Saison weg. Ja. Und Frank Schmidt betont trotzdem, wir dürfen nicht jammern, wir müssen Lösungen finden. Und das haben sie aus meiner Sicht auch ganz gut getan. Sie gehen einfach weiter ihren Weg, auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr Geld durch die eine Saison haben, durch Europaspiele. Das ist natürlich nicht viel Geld, Europa Conference League Playoff, aber es ist für Heidenheimer Verhältnisse wahrscheinlich mehr, als sie bisher gewohnt sind, was sie da jetzt eingenommen haben, und trotzdem setzen sie weiter auf unterklassige Spieler. Ist aber spannend, was sie da geholt haben. Sie haben in diesem System, das sie spielen, an diesem Ort mit diesem Trainer, glaube ich, wird da auch wieder der ein oder andere über sich hinauswachsen, wie man das auch gewohnt ist. Letzte Saison Jan-Niklas Beste, Erin Dingci, Tim Kleindienst, alle eine tolle Bundesliga-Saison gespielt, obwohl sie vorher auf dem Niveau noch nicht so viel gezeigt hatten. Und jetzt sind sie alle weg und es muss was Neues gemacht werden. Und das ist vielversprechend bisher. Wir haben mal direkt zum Gewinner der Vorbereitung. Ich würde da mal Leo Scienza, ich weiß nicht ganz, wie man ihn richtig ausspricht, Scienza, ja. Der aus Ulm gekommen ist und scheint sich dort schnell einzufinden, obwohl er letzte Saison noch dritte Liga gespielt hat. Also ein großer Sprung für ihn, ist den Aufstieg in die zweite Liga nicht mitgegangen mit Ulm, sondern direkt noch eine Klasse höher. Ist ein Flügelspieler, letzte Saison 12 Tore geschossen, 15 Vorlagen gegeben, tolle Werte für die dritte Liga natürlich. Nun scheint er aber auch einen Stammplatz in der Bundesliga direkt ins Visier zu nehmen. Also eine der Positionen auf Außen, die Beste und Dingci freimachen, die kann er sich voraussichtlich sichern, kostet im Moment 3,2 Millionen. Das sind jetzt natürlich auch die umkämpftesten Positionen. Da gibt's jetzt mehrere neue Spieler, die man geholt hat. Einer ist eben auch Hohnsack, der den Vorteil hat, dass er schon als einziger Bundesliga-Erfahrung mitbringt aus der letzten Saison. Ansonsten hat Heidenheim da noch Sirlot Conte von Paderborn geholt, ein sehr schneller Mann. Kann natürlich auch noch was passieren, aber das sind so die Flügelpositionen. Und da scheint Scienza auf jeden Fall erstmal gesetzt. Und ich kann, so wie Heidenheim auftritt, traue ich dem jetzt auch zu, dass der eine gute Rolle spielt. Ob der jetzt direkt so abliefert wie Beste, das werden wir sehen, aber dass der jetzt da sich zurechtfindet, das glaube ich schon. Ja, also ich habe ihn ja auch schon, ich glaube, zuletzt zweimal auch empfohlen. Ich finde ihn auch super spannend, gerade eben auch, weil er so spät erst Profi geworden ist. Der ist zwar schon 25 oder so, aber ich glaube, er ist mit 22 oder 23 Profi geworden. Das heißt, da ist durchaus noch eine gewisse Lernkurve und Leistungskurve nach oben zu erwarten. Auch wenn man sonst sagen würde, ein 25-Jähriger, da passiert vielleicht nicht mehr so viel. Aber das sehe ich bei ihm anders. Ja, deswegen gehe ich absolut bei Heidenheim. Mit. Ja. Bei Heidenheim passiert sowas. Ja. Ja. Deutlich einfacher ist der Topstar zu benennen. Das kann nur der Abwehrchef und Kapitän sein, Patrick Mainka. Letzte Saison mit 128 Punkten schon einer der besten Verteidiger. War eine tolle Wahl und ist es auch weiterhin. Der ist gesetzt, der ist sehr solide. Im Moment 4,4 Millionen wert, aber die ist er auch wert. Also der wird sicherlich auch in Zukunft verteidigen, vor allen Dingen, weil die Abwehr, also die Defensive insgesamt ja auch beisammen geblieben ist. Da scheint sich jetzt nichts mehr zu tun. Der Torwart ist der gleiche, die Viererkette ist unverändert und auch Maloney vor der Abwehr sieht im Moment so aus, als würde er dabei bleiben. Das heißt also, die Defensive, die ist eingespielt, die kann so weitermachen in der neuen Saison. Offensiv tut sich eben mehr, nicht nur auf den Flügeln, nicht nur in der Sturmspitze, sondern auch dahinter. Paul Wanner ist natürlich ein sehr interessanter Name und mein Youngster to watch, 18 Jahre jung, hat im letzten Testspiel gegen Limassol mit einem Doppelpack für den 2-1-Sieg gesorgt und ja, der sollte sich den Stammplatz im zentralen Mittelfeld auch sichern. Leihgabe vom FC Bayern München, die fördern ihn jetzt so nach und nach. Letzte Saison war er an Elversberg ausgeliehen, hat in der zweiten Liga eine gute Rolle gespielt und jetzt soll er bei Heidenheim dann den nächsten Schritt machen. Und ja, dass das jemand ist, der sicherlich dann auch hohes Bundesliga-Niveau hat, wenn er es auch bei den Bayern vorher schon zu Kurzeinsätzen gebracht hat, das dürfte klar sein. Das ist, ja, kostet schon stolze 4,7 Millionen, aber ist auch jemand, wo ich glaube, der wird seine Scorerpunkte sammeln, der wird da auch das Spiel der Heidenheimer durchaus beleben als zentral offensiver Mann hinter der Spitze. Ja. Und ja, deswegen, ich hab so ein Gefühl, das ist ein sehr positives Gefühl bei Heidenheim. Trotz der ganzen Abgänge denke ich, das ist auf jeden Fall klug, wie sie diese Abgänge aufgefangen haben, wenngleich es eben vielfach Spieler sind, die noch nicht die Erfahrung auf dem allerhöchsten Niveau haben. Die werden sie schnell sammeln. Die Defensive ist gleich geblieben, viele interessante junge Spieler in der Offensive. Ich glaube also, Heidenheim wird die Klasse erneut halten und ich traue ihnen sogar zu, wieder im Mittelfeld der Tabelle ins Ziel zu kommen und dann am Ende recht eine entspannte Saison zu spielen. Ja, also ich finde, es wird viel drauf ankommen bei Heidenheim, für Heidenheim, was die Aufsteiger machen. Also was St. Pauli und Kiel machen und was vielleicht auch ein VfL Bochum macht, der vor einer schwierigen Saison steht, was eben einen Umbruch angeht und die Abgabe von Stöger beispielsweise. So, wenn die drei Clubs aber funktionieren, dann ist Heidenheim für mich schon, also das ist dieses Quartett, wo ich dann vielleicht noch eine weitere, die Enttäuschung der Saison noch zusätzlich da erwarte, die da mit reinrutscht. Ne, da sind dann Clubs, weiß ich nicht, wie Augsburg, Mainz, Gladbach, Union, auch, Werder. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also vom Gefühl her, ich hatte letztes Jahr, haben wir auch über die Aufsteiger gesprochen, damals Heidenheim und Darmstadt. Da war auch das Gefühl, Darmstadt geht direkt wieder runter, Heidenheim bleibt drin. Ja. Diesmal habe ich jetzt bei Kiel und St. Pauli sind für mich jetzt beide nicht, also irgendwie zwar auch eingespielt, größtenteils, aber ich sehe beide jetzt nicht so, dass ich glaube, da ist viel mehr als Platz 15 oder so drin. Also das kann vielleicht knapp für den Klassenerhalt reichen, aber ich sehe Heidenheim trotzdem besser als die beiden. Und ja, wie du sagst, also ich glaube, irgendwer rutscht auch wieder unten rein. Vielleicht auch jemand, den man nicht erwartet. Man muss gucken, was macht Freiburg jetzt mit einem neuen Trainer. Es kann passieren, ne, so leid es mir dann tun würde, dass Werder auch mal wieder nach unten rutscht. Habe ich ja auch gerade genannt in diesem Verlosung also der Vereine, Ja, also ich sehe da deswegen für Heidenheim die Chancen nicht so schlecht, dass da eben, man hat die Ruhe im Verein, man ist da ganz entspannt, man wird da nicht in Panik geraten. Man wird da nicht sagen, wenn der Start nicht gelingt, dann schmeißen wir jetzt Frank Schmidt raus. Passiert da einfach nicht. Dementsprechend, ich habe ein gutes Gefühl für Heidenheim. Trotz, ich finde halt schon, also wenn du sagst, Wanner, der ist eher eine Verstärkung, weil das war sowieso die Problemposition, wenn man so will, in der letzten Saison. Und auch die, wo viel gewechselt wurde, war im Prinzip die Zehnerposition. Dann hattest du Dingschi, Kleindienst und Beste, die drei, die vorne gesetzt werden. Ja. Die Frage ist, haben sie wen, der Tore schießt? Das ist das Ding, die vorne sind Marvin Pieringer und Mikkel Kaufmann. Ja, das stimmt. Die irgendwie oder um den noch Maximilian kämpfen. Bräunig von Freiburg 2 ist auch noch gekommen. Ja, es sind natürlich alles, Bräunig ist am ehesten ist so eine Kante, eine Sturmkante in der Form, aber natürlich auch die. Du hast recht, auf Tore schießen kommt es natürlich an, das kann vielleicht keiner so wie Kleindienst das konnte. Ja, und Beste, der einfach, weiß ich nicht, wie viele Standards zu Toren schlägt und so. Gut, Skanzer hat es in der dritten Liga gemacht, also er ist ein guter Standardschütze, aber Beste ist halt vermutlich der beste Standardschütze der Bundesliga gewesen in der letzten Saison. So. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber diese Probleme, also für meine Begriffe wird es wirklich damit zu tun, weil bei St. Pauli kannst du dasselbe fragen, wer soll denn da die Tore schießen? Johannes Eggestein? Hat er bislang ein nicht Faktor gezeigt, noch, dass er es in der Bundesliga kann. Ne? Und, ein Faktor, ja, den ich noch rausgelassen habe, den man natürlich jetzt auch bedenken muss, sollten sie sich gegen in der Quali zur Conference League durchsetzen, ne? Da haben sie ja auch noch englische Wochen da drin, ja, die sie gar nicht gewohnt sind, mit einem Kader, der jetzt auch nicht unbedingt für Doppelbelastung dann ausgelegt ist. Also es sei denn, man sagt halt, ich meine, Freiburg hat das unter Christian Streich anfangs auch gemacht, da hat man halt dann konsequent gesagt, international, da lassen wir jetzt die, wechseln wir mal komplett durch und lassen die Youngster ran. Das kann man natürlich auch machen. Also mal schauen. Könnte ich mir vorstellen, weil in der Conference League ist eh nicht so viel Kohle zu holen. Nee. Also, ja. Aber ich sehe es ein bisschen skeptischer als du aus diesem Grund, ne? Dass du Wanner, sage ich mal, ist die einzige Position, wo ich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus sehen kann. Mhm. Und dann sind halt wirklich die Top 3 weg. Gut, du könntest Mainka noch zur Top 3 zählen bei Heidenheim. Oder du sagst, die hatten eigentlich 4 Top-Leute letztes Jahr. Mhm. Und davon sind 3 gegangen. Ja, schwierig. Ja, gut. Warten wir es ab. Nächster Club, und da war ungewöhnlich viel los im Sommer, das ist die TSG Hoffenheim, denn im beschaulichen Kraichgau ist es richtig rund gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, weil, wenn man das nicht so richtig, also da wurde die komplette Führungsetage ausgetauscht, und es soll wohl so sein, dass die große graue Eminenz des Clubs, Dietmar Hopp, den Daumen gesenkt hat, was die sportliche Leitung um Alexander Rosen angeht. Das heißt, der Trainer ist geblieben, ja, also das Management sozusagen, wenn man so will, ist ausgetauscht worden, neben Rosen noch 3 andere weg, Pirmin Schwegler wird auch gehen. Und das ist bei der Fanszene nicht gut angekommen, ja, weil TSG Hoffenheim, muss man dazu sagen, eigentlich hat Dietmar Hopp in diesem Verein nichts mehr zu sagen, weil TSG Hoffenheim mittlerweile ein völlig normaler 50+1-Club ist. Tim, dir war das bewusst, nehme ich an. War die das nicht immer schon? Nein, nicht immer. Die hatten ja mal diese Ausnahmeregelung, aber Dietmar Hopp hat ja seine Mehrheitsanteile abgegeben. Ja, er ist jetzt nur noch Zuschauer. Genau, und das hängt nicht damit zusammen, dass es so Ausgleichszahlungen jetzt gibt, der 50+1 Ausnahmeregelungsklubs, sondern das war einfach so, dass sie 2 Wochen bevor das geschlossen wurde, gesagt haben, wir kehren wieder aus Überzeugung zu 50+1 zurück. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Mhm. Und jetzt ist es so, das hat mich extrem überrascht, die Fanszene der TSG Hoffenheim rebelliert jetzt gegen Dietmar Hopp. Das ist also wirklich, das ist eine der skurrilsten. Also den Ast absägen, auf dem man sitzt, ist da noch nett ausgedrückt. Mhm. Ja? Wir Fans sind der Verein, Hopp verpiss dich, ist auf dem Plakat an dem Trainingsgelände zu lesen gewesen. Ja. Ja. Die Fans, die diesen Verein groß gemacht haben. Mhm. Ja, aus der Bezirksliga in die Bundesliga nur durch die Fans. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Sie haben auch einen offenen Brief, also die Fanszene Hoffenheim hat einen offenen Brief geschrieben. Da steht, liebe Fans der TSG, wir sind einfach nur fassungslos. Nur 2 Wochen vor Saisonbeginn, ja, tritt das ein, wogegen wir Ende letzter Saison noch mit aller Kraft ankämpfen. All die Leidenschaft und die Arbeit, die sowohl Alex Rosen und sein Team als auch wir als Fanszene, ich glaube, da bist du auch mitgemeint, ne, Tim? Du bist ja auch ein Freund der TSG. Klar, ich mag ja eigentlich jeden Bundesligisten. Ja. In unseren Verein gesteckt haben, sind mit einem Schlag Geschichte. Noch ist nicht vieles bekannt, außer dass diese Entscheidung von ganz oben herab getroffen wurde. Und damit ist natürlich der Dietmar gemeint. Ne? Trotz, das kannte man bisher nicht bei der TSG Hoffenheim. Trotz Rückkehr zu 50+1. Diese Rückkehr ist das Papier nicht wert, auf dem es steht, sagt die Fanszene Hoffenheim. Die Fanszene Hoffenheim sagt also, dass es nur auf dem Papier eine Rückkehr war zu 50+1. Da bin ich schockiert, dass das so sein soll. Sollte das Kartellamt mal ganz genau anschauen. Wir können und werden derartige Zustände und Machenschaften durch die Gesellschafter nicht akzeptieren. So, also da ist ordentlich Druck auf den Kessel. Es hat auch lange gedauert. Die TSG Hoffenheim irrte so ein bisschen, wie so ein geköpftes Huhn, sage ich mal, durch diese Sommerpause, was auch Transferaktivitäten anging. Frank Kramer ist im Moment da der Verantwortliche. Ich weiß nicht, wie Frank Kramer es übrigens schafft, immer irgendwo auf die Füße zu fallen. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also, er macht dann wohl so gute Arbeit im Nachwuchsbereich immer wieder, dass alle sagen, jetzt muss es aber auch endlich mal im Profibereich richtig funktionieren. Ja, aber das ist ja oft so, im sechsten Anlauf, ne? Aber okay. Ja. Also Frank Kramer hat da im Moment dann die Verantwortung und er hat jetzt erstmal der erste namhafte Neuzugang, der Königstransfer der TSG Hoffenheim ist Alexander Prass aus Graz. Ja, viel Geld hat er gekostet, hat man unter anderem auch Eintracht Frankfurt ausgestochen. Der war Linksverteidiger bei Österreich bei der EM. Und den anderen Spieler, den man in diesem Sommer für viel Geld geholt hat, das ist David Jurasek, den man nach Laie fest verpflichtet hat, der dieselbe Position spielt. Ja, der hat sich zwar in einem Test den Arm gebrochen und jetzt haben sie gesagt, wir mussten auf den Ausfall reagieren, aber laut Kicker fällt er irgendwie 4 Wochen aus. Also der ist irgendwie dann 2 Spiele nicht Millionen da. Dann haben sie irgendwie über 20 Millionen in diese 2 Spieler investiert, die beide dieselbe Position spielen. Es ist interessant. Mhm. Es ist wirklich interessant. Aber es wird noch ein bisschen was passieren. Tim, da bist du ja auch nicht ganz schuldlos. Denn es sieht eigentlich so aus, als würde Maximilian Bayer den Club noch verlassen. Mhm. Weghorst ist ja schon weg. Ja, lass uns über Bayer reden, wenn wir dann beim BVB angekommen sind. Also, BVB, genau. Also, das heißt, da ist die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Das gilt auch für die Verteidigung im Moment. Anton Stach hinten in der Dreierkette. Materazzo versucht ihm das schmackhaft zu machen. Stach sagt, ja, ich helfe da gerne mal aus. Aber Sechser ist seine Lieblingsposition. Josua Stach, sage ich mal, sein Spitzname. dementsprechend soll dann noch wer kommen, weil ich habe angesprochen, Weghorst ist weg, Sko und Brooks, mit denen wurde nicht verlängert. Dafür, einen Namen habe ich gerade gelesen, ganz kurz. Yeah? Machte gerade die Runde. Amel Bella Kotschap ist sowohl in Stuttgart als auch in Hoffenheim im Gespräch. Würde natürlich passen. Einen Innenverteidiger brauchen sie definitiv. Genau. Moritz Jens oder Felix Udokai, die sind auch, werden da auch gehandelt. Also es wird vermutlich noch irgendwer kommen. Und ich denke auch, wenn Bayer geht, wird vorne auch noch was passieren, könnte ich mir gut vorstellen. Wobei man natürlich in Mergen Berisha quasi einen Neuzugang hat. Der hat ja auch seine 15 Millionen oder was gekostet und sich dann erstmal das Kreuzband gerissen. Jetzt ist er also wieder da. Das ist im Moment im Ausschlussprinzip, wenn Bayer geht, hat er nicht mehr viel Konkurrenz da vorne in der Spitze drin. Gut, kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung. Und da gehe ich mit Tim Drexler. 1,64 Millionen. Ja, also wir haben es angesprochen, in der Defensive ist richtig Not am Mann. Nicht zu vergessen Ozan Kabak. Der hat sich in der Vorbereitung auf die EM mit der Türkei das Kreuzband gerissen. Das heißt, er fällt auch noch ewig aus. Und Drexler ist eigentlich der einzige Innenverteidiger, der irgendwie in der Stammplatzverlosung war, der noch im Verein ist. Also es ist kurios. Und in 10 Tagen startet die Saison. Ja, also Frank Kramer kocht, sag ich mal. Ne? Der ist am Kochen, wie man, also positiv. Ne? Da. Matarazzo kocht negativ, weil er immer noch keinen hat in der Verteidigung. Ja, so ist es. Ja. Also es ist, und dann gehe ich mit im Ausschussprinzip mit Tim Drexler, der jetzt einen Riesenvorsprung hat, im Kampf um einen Stammplatz. Der Vertrag mit ihm wurde verlängert. Ende der letzten Saison hat er ja schon so, war auf dem Weg zum Stammspieler. Und ich glaube, dass jetzt so viele kommen. Ich habe angesprochen, Anton Stach hilft da jetzt schon aus, aber der sieht sich da auch nicht langfristig. Eigentlich brauchen sie noch 2 Leute, um ihre Stammformation aufzufüllen. Da, also es ist schon wirklich kurios. Tim Drexler deswegen mein Gewinner der Vorbereitung mit 1,64 Millionen. Marktwert derzeit auch noch wirklich sehr günstig zu haben. Ja? Wobei die TSG auch, als wir eben über die Mannschaften, die negativ überraschen konnten, gesprochen haben, halte ich auch nicht für unmöglich. Ja, die werden, ich meine, wenn die Fanszene Hoffenheim sich abwendet von diesem Club, dann spielen die bald vor unter 10.000 Zuschauern. Ne? Das, also da kratzen die ja, haben die in der letzten Saison ja schon dran gekratzt. Das ist also, das kann eine schwierige Saison werden. für die TSG. Mhm. Muss nicht. Ne? Immerhin haben sie noch diese Sog, dass sie auch international spielen, aber auch das kann der Fluch und Segen sein, mhm. ne? dass sie in der Europa League an den Start gehen. Comunio Topstar, ja, da wäre eigentlich André Kramaric, sage ich mal, der logische mit 10,48 Millionen, hat auch letzte Saison dann letztlich wieder abgeliefert bei Comunio. Und trotzdem ist dann irgendwann die Frage, ist jetzt auch mal Ende der Fahnenstange erreicht? Und gerade in der Gemengelage, dass es eine Mehrfachbelastung gibt, er ist 33 Jahre alt und unter Materazzo schon in der vergangenen Saison nicht immer gesetzt, mache ich da mal ein Fragezeichen dran. Und da würde ich jetzt im Moment keine 10 Millionen für ausgeben. Ja. Deswegen gehe ich mit Anton Stach, auch er ist mir fast ein bisschen zu teuer mit 7,52 Millionen, aber er ist halt punktemäßig, wenn er spielt, sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird sich auch mit den Sportmonks nicht ändern und 7,52 Millionen ist ein Wort, aber ansonsten sehe ich im Moment nicht die Konstante, außer ihr wollt vielleicht mit Oliver Baumann gehen im Tor, aber Torhüter finde ich dann in dieser Kategorie vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, Anton Stach. Youngster to watch, das wiederum ist für mich relativ einfach. Mohamed Damar, 20 Jahre, 210.000 nur der Marktwert, spielt eine sehr, sehr gute Vorbereitung bislang. Gilt auch als Riesentalent. Und ich glaube, das könnte einer dieser Spieler sein, der vielleicht ein bisschen Jobsharing macht, auch mit André Kramaric durch die Mehrfachbelastung. Könnte da gut Einsatzzeit für herausspringen und für 210.000, ja, warum nicht? Mal reingehen. Auf jeden Fall. Ja. Für diejenigen, die unter euch die TSG-Experten sind und Fans sind und sagen jetzt, aber da ist doch noch einer, der wurde aber weder bei Gewinner der Vorbereitung noch beim Youngster to Watch erwähnt. Der kommt dann vielleicht später noch im Laufe des Podcasts. Das als Hinweis an die Fanszene. Ja, an alle, ich weiß, Hoffenheim. Viele, die jetzt da sitzen, sagen, warum erwähnt ihr ihn nicht? Ja kommt das kommt später. Ja, es ist uns von ganz oben, wie das da geschrieben wurde, muss das von ganz oben passiert sein. Ja. Gut, es hat sich, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet, was ich von der TSG in der nächsten Saison erwarte. Nicht viel. Ja, das ist, ja, also dieses ganze Theater rundherum, jetzt sind sie wirklich mit allem schon extrem spät dran. Also so wie der Kader im Moment steht, ne, dass Berisha nach seiner Kreuzbandverletzung da die Kohlen aus dem Feuer holen soll vorne, schwierig. Wirklich schwierig. Also da muss man abwarten. Ich bin auch, also klar, bei Kramer wird immer gesagt, er macht im Juniorenbereich so gute Arbeit. Aber dass er jetzt derjenige ist, der dann da diesen Kader so zusammenbastelt und das, wo ihnen ja die Zeit davon läuft, also in 3 Wochen schließt das Transferfenster und traditionell sind jetzt die Spieler, die man gegen Ende holt, sind natürlich alles immer Spieler, die man schon seit vielen Jahren auf dem Zettel hat, ne, und schon ganz lange beobachtet. Ja, aber ja, die Tendenz zum Panikkauf, die ist dann doch vielleicht dann eher da. Ja, also Gefühl auch so eine Mannschaft, wo man denkt, ja, eigentlich ein Kader, mit dem man im sicheren Mittelfeld landen muss, aber auch eine Mannschaft, die mal so in so einen Strudel geraten kann und dann plötzlich eines der Teams ist, die dann doch unten. Naja, aber ich sag mal so, die spielen im System mit Dreierkette und für diese Dreierkette, Grilic hatte Materazzo zuletzt im Mittelfeld eingesetzt, hast du Tim Drexler und dann hast du eigentlich niemanden, der das spielt, weil Kabak noch verletzt ist. Jetzt gerade noch zu wenig, natürlich machen die noch was, die haben ja auch die Kohle, um dann noch ein paar Innenverteidiger zu holen. Das ist die Frage, ob die Transfers die Kohle geben. Haben. Ob die die Kohle haben, ist die Frage. Selbst wenn die Bayer holen, man darf nicht vergessen, bei einem Verein wie der TSG Hoffenheim kann man nicht auf transfermarkt.de gehen und sagen, die haben ja wieder gut Transferüberschuss, die müssen ja Geld ohne Ende haben. Das ist ein hochdefizitärer Verein. Dieser Verein kann sich nicht in sich selbst tragen, ohne diese Transferüberschüsse. Das geht gar nicht. Also entweder brauchen die riesen Transferüberschuss oder Papi muss doch nochmal einen Check ausstellen. Ja, und so war das die letzten Jahre gemacht. Und wenn er sagt, es gibt ja diese Berichte, dann wird immer von einem stillen Gesellschafter gesprochen, der da das Minus ausgeglichen hat mit 25 bis 40 Millionen im Jahr. So. Und dementsprechend ist dann die Frage, wenn wir hatten ja durchaus in der Vergangenheit schon, dass Hopp, wenn er persönlich angegriffen wird, so ein bisschen Leberwurst-Effekte entwickelt. Wenn er jetzt sagt, ja, dann gebe ich euch kein Geld mehr, könnt ihr ja sehen, wie ihr mit eurem Verein das regelt. Bin ich mir nicht so sicher, dass selbst wenn Bayer geht, da überhaupt Luft da ist, entsprechend zu reagieren. Also ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, würde der Bundesliga natürlich extrem fehlen. Schwieriges Jahr. Ja, ganz schwer. Gut, nächster Traditionsclub, den wir auf der Liste haben, Eintracht Frankfurt. Letzte Saison, jetzt muss ich schauen, bei welchem Platz in der Tabelle sind wir eigentlich? Frankfurt ist Fünfter geworden, ne? Sechster. Sechster. Fünfter wäre ja Champions League. Kennen wir alle, die fünf Champions League-Plätze der Bundesliga. Sechster, Eintracht Frankfurt. Wenn wir da auf die Rochaden schauen im Sommer, also Hasebe und Rode, die haben beide Schluss gemacht, aber das war ja auch so ein Ding, der Körper hatte es ihnen schon letztes Jahr gesagt. Aber es ist jetzt erst angekommen oder es ist dann später mit Verzögerung erst angekommen, spielten nicht mehr wirklich die großen Rollen, eben auch vor allen Dingen verletzungsbedingt. Kohle hat man investiert dafür, dass man die Leihspieler fest verpflichtet, Ekitike und Koch, wobei Koch ablösefrei ist, haben wir natürlich verdient der durchaus auch noch das eine oder andere, aber Ekitike hat man geholt. Dann hat man noch einige interessante junge Spieler geholt, allen voran natürlich Can Osun aus Nürnberg, also das ist wirklich ein super, super guter Transfer aus Frankfurter Sicht für meine Begriffe. Dann hat man Christian Lichtes geholt, da bekomme ich natürlich Herzchenaugen. Also eigentlich müsste er Christian Lichtes Junior heißen, ist der Sohn von Werders Double-Gewinner Christian Lichtes. Ja, spielt auch dieselbe Position. Offensiver Mittelfeldspieler aus Ungarn. Also auch eher eine spannende Personalie. Also es ist schon ganz gut, dass Nick heute, glaube ich, nicht da ist. Ja, sonst müsste er sich an dieser Stelle schon kalt duschen, nehme ich an. Ja? Emil Heulund, zentraler Mittelfeldspieler, 19 Jahre auch noch gekommen. Das sind die drei, die so in dieses Raster direkt fallen. Dann gibt es mit Igor Matanovic und Nathaniel Brown auch zwei Leihspieler, die zurück sind nach wirklich sehr guten Leistungen in der zweiten Bundesliga. Und dass sie Nathaniel Brown da durchaus was zutrauen, kann man vielleicht auch daran ablesen, dass Philipp Max abgegeben wurde. Und im Moment ist zumindest noch kein neuer Linksverteidiger dann noch geholt worden. Also sie haben Nkunku und Brown im Moment für diese Position. Rasmus Christensen ist bislang der einzige gestandene Spieler, den die Eintracht geholt hat, der nicht schon vorher geliehen war. So muss man es ausdrücken. 27 Jahre Rechtsverteidiger. Auch er ist erstmal geliehen von Leeds United. Kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung, Igor Matanovic. In Karlsruhe richtig gut performt und großes Lob bekommen von Dino Topmöller, der gesagt hat, Igor ist vom ersten Tag an direkt in einer sehr guten Form gewesen und hat ganz klipp und klar festgestellt, dass er auf jeden Fall ein ernsthafter Konkurrent ist auf die Plätze. Und er hat auch so gesagt, ja, alle unsere Stürmer können irgendwie auch, sind vielseitig einsetzbar, können über die Außen kommen. Also das gilt für Ekitike, das gilt für Mamouche, für Usun sowieso. Ja, aber Matanovic, er ist halt der Einzige, der dieses Profil Sturmkante mitbringt. Und das, dann hat er gesagt, ja, das ermöglicht uns sozusagen einzustellen, mal brauche ich mehr den Speed und mal brauche ich vielleicht mehr den Körper. So, und wenn Topmöller denkt, er braucht mehr Körper, dann ist auf jeden Fall Matanovic derjenige, der dann interessant wird. Ja, ist doch, bin ich auch sehr gespannt, ob das diese Lobhudelei aus der Vorbereitung dann auch am Ende. Ja, gut, wir kennen das, ne? Zeiten. We call it the Kovnatski-Effekt, ne? Was habe ich letztes Jahr hier Oden an ihn gesungen und dann nix gewesen. Also ich gebe auch immer noch Ole Werner da eine gute Mitschuld, aber. Ja, nicht immer bedeutet das was, aber bei Matanovic ist es auf jeden Fall mindestens Joker-Einsätze. 3,75 Millionen ist derzeit sein Marktwert. Im Sturm, der Markt ist heiß, ja, also jeder Stürmer, der mal schon mal zweimal Richtung Tor geguckt hat, ist ja bei Comunio schnell bei 2,5 Millionen. Von daher kann man das bei Matanovic, finde ich, noch machen. Kommen wir zum Comunio Topstar. Ich gehe mal mit Ugo Ekitike. 10,62 Millionen ist schon wirklich ein relativ hoher Preis, hat aber gerade, und das gefällt mir dann ganz gut, hat nicht stark angefangen und dann nachgelassen, sondern hat eigentlich super schwach angefangen und hatte dann ein extrem starkes Finish. Da hatte er übrigens einen Marktwert von 15 Millionen gegen Ende der Saison. Also da ist durchaus marktwerttechnisch gesehen noch Luft nach oben. Natürlich kann man sagen, ja, wenn Matanovic spielt, ich glaube, dass dann halt Ekitike dahinter spielen wird. Ich hätte es natürlich für Comunio, wenn ich Ekitike hätte, lieber, dass er vorne in der Spitze spielt. Ich glaube, das ist auch erstmal die wahrscheinlichste Variante, dass das so kommt. Ich glaube, dass er spielt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und er hat eben in der Schlussphase gezeigt, dass er sehr, sehr gut in der Bundesliga funktionieren kann. Deswegen hier mein Comunio Topstar, Youngster to Watch. Auch schon so ein bisschen angeklungen, Nathaniel Brown, 21 Jahre, 690.000 der Marktwert. Laie in Nürnberg, da hat er gute Leistung gezeigt, jetzt derzeit zweiter Linksverteidiger hinter Nkunku. Und der hat ja wirklich nicht konstant überzeugt. Max ist weg. Übrigens, Nick sieht das genauso. Also ich habe mich natürlich bei ihm schlau gemacht, was den Sommer der Eintracht angeht. Dementsprechend ist es von ganz oben, ja, so wie bei der TSG, ist es von ganz oben auch an dieser Stelle abgenickt. Gut, Saisonprognose. Ich finde, auf dem Papier ist die Mannschaft erstmal klar stärker. Also hier so die Freunde Van de Beek und Kalajdzic, der sowieso sich sofort verletzt hat und so, die sind weg. Aber ansonsten hat man niemanden aus dem engeren Zirkel verloren. Schlüssel wird für mich sein, was mit Elyaskiri. Ja? Spielt er wie in Köln, dann traue ich der Eintracht wirklich sehr, sehr viel zu und trifft Ekitike wie in der Schlussphase der Bundesliga. So, dann glaube ich Top 6 für die Eintracht wieder. Ja, durchaus ist dann natürlich die Frage, was ist mit den Teams da drüber? Gibt es da jemanden, der schwächelt? Aber dann sehe ich die Eintracht als Best of the Rest. Also von allen Mannschaften, die letztes Jahr außerhalb der Top 5 waren. Ne? Also wir kommen noch zu Dortmund, Leipzig, Bayern, Stuttgart und Leverkusen, wobei ich die Stuttgarter da rausziehe. Also sage ich Top 5 für Frankfurt. Also Frankfurt ist für mich das fünftstärkste Team, wenn wir reingehen in die nächste Saison. Das ist dann auch der Maßstab. Würde ich auch zustimmen. Ja, okay. Gut, Tim, wir kommen jetzt zu Borussia Dortmund. Ja. Fünfter Platz, leider nicht Champions-League-Sieger. Ja, aber souveräne Champions-League-Quali über Platz 5. Ja, klar. Ja. Oh, ja. Hat man ja so gemacht. Ja, und da bin ich gespannt, war ja doch auch ein bisschen was los im Sommer beim BVB. Ja, klein bisschen ist passiert. Also die BVB-Scouts haben wieder alle gemeinsam Bundesligaspiele und deutsche Nationalmannschaft geguckt. Ja. Und haben dann da viele gute Kandidaten gefunden. Ich weiß nicht, wie dann Jan Kutto noch dazwischen geraten ist. Aber ansonsten ist es halt so das, was der BVB in letzter Zeit ja gern verpflichtet. Spieler der Konkurrenz und Spieler, die einen deutschen Pass haben. Das ist und für die Nationalmannschaft in Frage kommen, beziehungsweise die aktuell Nationalspieler sind, dann wahrscheinlich nach kurzer Zeit nicht mehr. So war es ja in der Vergangenheit. Also nur so war es oft. Aber schauen wir mal. Gut, bei Pascal Groß kann man sagen, allein aufgrund des Alters könnte er gut in dieses Raster fallen. Ne? Ja, also ein bisschen unkreativ wirkte manches, aber es sind trotzdem alles Transfers, wo ich mich jetzt mit anfreunden kann. Also es sind jetzt alle Spieler, die auch wirklich was können. Anton als Hummels Nachfolger, das passt schon. Girassi hat natürlich auch groß abgeliefert in den letzten Jahren. Pascal Groß, ein Spieler, den ich grundsätzlich auch mag, wo ich aber auch meine Bedenken hatte, einen 33-Jährigen jetzt für 7 bis 10 Millionen zu verpflichten. Ja, mal gucken, ob er das dann doch zurückzahlen kann. Und Jan Kutto, durchaus spannend, auf jeden Fall mal wieder einen Brasilianer im Team zu haben, der auch ein gewisses Potenzial hat, da auf der rechten Seite abzuliefern. Ein bisschen schade, ja, über die Abgänge können wir sprechen. Es tut natürlich weh, Niklas Füllkrug mag man schon, ist einfach, egal wo er hinkommt, aus Bremer Sicht, du hast ihn immer geliebt, denke ich. Und ich, auch wie alle Dortmund-Fans, man hat direkt das Gefühl gehabt, ja, das ist einfach ein super sympathischer Kerl. Allein fürs Mannschaftsgefüge ist es schade, dass man ihn jetzt nach einem Jahr wieder abgibt. Und ich hätte gerne dieses Duo, auch habe gedacht, Füllkrug und Girassi, die sich abwechseln können, hätte ich schön gefunden. Gleichzeitig bleibt halt, ja, wenn du so ein Angebot kriegst aus England nochmal, dass du fast das Doppelte jetzt für ihn bekommst, was er vor einem Jahr bezahlt hast, ja. In dem Alter der Spieler dann, in dem er sich schon befindet und ja, die Möglichkeit dafür dann wäre, Maximilian Bayer zu holen, einen sehr starken jungen Spieler, dann muss man das wohl am Ende einfach mal machen. Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen, der Markt nach dieser Europameisterschaft war halt so da, dass du eigentlich aus Vereinssicht sagen musst, muss man machen. Ich glaube halt auch, dass es menschlich ein starker Verlust ist. Ja. Ja, definitiv. War es ja auch jemand, der dann auch Publikumsliebling schnell ist, auch wenn er jetzt nicht alles weggeballert hat letzte Saison. Er hat auch wichtige Tore gemacht. Er hatte Anteil am Champions League Finaleinzug. Ja, mit ein bisschen Abschlussglück hätte er da im Finale sogar noch zum sich endgültig unsterblich machen können. Also schade für ihn, aber nach dem, was man liest, wollte er dann ja gerne auch, das ist eine Chance für ihn, nochmal Premier League spielen, nochmal einen Vierjahresvertrag bekommen. Das ist natürlich auch für ihn eine große Sache. Genauso schade ist es, dass Tom Rothe nach einem starken Jahr bei Holstein Kiel jetzt abgegeben wurde an Union Berlin. Zwar mit Rückkaufoption, weil man sich vielleicht doch noch erhofft, dass da was draus wird. Also die wurde nicht kommuniziert, aber der Satz von Kiel, wir werden seine Entwicklung ganz genau beobachten. Das ist ja quasi das, was im Arbeitszeugnis die Sätze so sind. Das ist ja in der Transfermeldung dann dieser Satz bedeutet immer quasi, wir haben eine Rückkaufoption vereinbart, aber wollen es nicht hinschreiben. Dementsprechend kann der nochmal zurückkommen. Trotzdem, ja, wäre jemand gewesen aus dem eigenen Nachwuchs, dem man gern mal eine Chance hätte einräumen können, hat man jetzt nicht gemacht. Da muss dann auch noch was passieren, weil sonst hat man ja wieder eine echt enge Besetzung. Man hätte jetzt Benze Baini, dem man nochmal eine Chance geben will auf links. Riason könnte nach links rücken, wenn Kuto sich auf rechts durchsetzt, aber das wär's dann auch. Ansonsten wären es nur Innenverteidiger, die man noch irgendwo hinschieben kann, keine richtigen Außenverteidiger mehr. Dementsprechend muss jetzt links eigentlich noch was passieren, wenn Rothe weg ist. Was die Ideen von Sahin angeht, hat man das schon in Ansätzen gesehen in den bisherigen Testspielen. Die Ergebnisse waren jetzt nicht besonders gut. Aber ja, es braucht vielleicht ein bisschen, das Ganze so umzusetzen. Wenn man jetzt von Terzic-Stil zum Sahin-Stil kommt, er möchte gern wieder ein bisschen gepflegter von hinten heraus spielen, weniger lange Bälle sehen. Und das Offensivspiel wird wohl ein bisschen öfter auch wieder durch die Mitte gehen, nicht so ganz flügellastig sein. Also irgendwie hohe Bälle auf den Mittelstürmer ist dann nicht so ganz das, was er dauernd machen möchte. Ich bin gespannt, was bei herauskommt, ob das jetzt nicht wieder einen schwachen Start in die Hinrunde gibt, dadurch, dass sich eben zum einen der Spielstil ändert, zum anderen ja auch personell sich noch ein bisschen was tut und getan hat und dann halt ein Gerassi, der auf Dauer Mittelstürmer spielen soll, zum Saisonstart noch nicht fit ist. Das werden wir dann sehen, wie der Start verläuft. Ja, Gewinner der Vorbereitung muss man eigentlich schon irgendwo Niklas Süle nennen, denn der ist ja fit aus dem Urlaub gekommen, wie man es nicht erwartet hatte, scheint verinnerlicht zu haben, dass es so nicht weitergehen konnte wie in der Vorsaison, wo ja die Bilder aus dem Training ja dann schon erschreckend waren für einen Fußballprofi. Jetzt sehe ich erstmal gute Chancen, dass er auch zum Start den Platz neben Schlotterbeck sich erobern könnte und Anton dann erstmal von der Bank kommt, wenngleich natürlich die vielen Spiele, die Dortmund hat. Man hat eigentlich nur diese drei Innenverteidiger. Ich denke, mehr wird nicht sein. Also man wird dann noch als Vierten noch irgendein Talent dazu haben und dann darauf setzen, dass man ja auch noch zur Not dann den Can wieder nach hinten ziehen kann. Dementsprechend ergibt sich eigentlich für alle Innenverteidiger dann auch genug Spielzeit angesichts der vielen Partien, die man jetzt in der neuen Saison hat. Süle ist im Moment für 4,5 Millionen zu haben und ich halte ihn grundsätzlich eigentlich schon für einen Top-Spieler, wenn er denn auch dann mental auch in der Lage ist, sich so fit zu halten. Das ist das. Und ich meine, wir haben ja hier auch schon den einen oder anderen Gag mal gemacht. Eigentlich scheiße. Also ich meine, das scheint es ja tiefer liegende Geschichten zu geben. Deswegen drücke ich auf jeden Fall sehr in die Daumen, dass Niklas Süle die Kurve kriegt. Ne? Das mache ich auch. Man hat den Eindruck, also dass er jetzt im Urlaub da sich eigene Fitness- und Ernährungsberater mitnimmt und dann so erscheint in der Form, das ist macht Hoffnung. Also ich hoffe auch, dass er da auf Dauer sich gefangen hat oder gefangen kriegt. Ja. Comunio Topstar, das muss für mich Julian Brandt sein, soll unter Sahin eine noch wichtigere Rolle spielen als zuletzt, was sich jetzt auch daran zeigt, dass er zum neuen Vizekapitän ernannt wurde. Man möchte, dass er auch mal Verantwortung übernimmt, was Brandt ist ja eher ein ruhiger Typ, nicht der Lautsprecher auf dem Feld, aber er soll jetzt noch eine andere Rolle übernehmen, ist schon jetzt lange da beim BVB. ist auch im Normalfall jetzt immer der Spielmacher in der Offensivzentrale. Marco Reus, der immer noch ein Konkurrent war, ist nicht mehr da. Giovanni Reyna ist noch da, will man, glaube ich, auch eher abgeben. Mal schauen, ob da noch was passiert im offensiven Mittelfeld. Aber Brandt ist eine ganz zentrale Figur und wird auch wieder viele Torbeteiligungen sammeln. Kann die 162 Punkte aus der Vorsaison, glaube ich, noch toppen. Kostet im Moment 11,4 Millionen. Ja, gibt es deutlich teurere Leute sogar noch in der Zentrale. Also bekommt schon was für das Geld, finde ich, mit Julian Brandt. Und beim Youngster to Watch kommen wir noch zu einem, den habe ich schon oft hier genannt. Bisher hat er dann selten was von sich zeigen können, weil er fast durchgängig verletzt ist, seit er beim BVB ist. Aber Julien Duranville, ja, er kostet nur 2 Millionen. Kilian Fischer, er ist der Kilian Fischer des BVB. Duranville bleibt für mich. Ich meine, ich habe auch im Testspiel gegen Villarreal, wenn man den am Ball sieht, in dem kurzen Einsatz, das ist einfach so viel Potenzial, da kann man schon in Schwärmen geraten. Ich glaube, das kann ein ganz großer werden, wenn er denn mal dauerhaft fit bleibt. Ich denke, man ist jetzt sehr vorsichtig, man baut ihn auch langsam auf. Kurzeinsätze sind aber schon drin in den ersten Wochen der Saison. Also ich bleib dabei, wenn man einen Youngster beim BVB jetzt sich genauer angucken will, dann ihn. Andere gibt's ja auch jetzt nicht in der Form jetzt gerade, dass ich sage, da sind jetzt gerade so viele Youngster, auf die der BVB setzt, die jetzt da eine Chance auf den Durchbruch haben, aber er ist einer. Ja, und ich glaube, die Saison wird die Champions League Quali nicht zu einer Zitterpartie. Man hat den Konkurrenten Stuttgart ja dann auch wieder ein bisschen kaputt gekauft, wie man das jetzt ja macht. Also die Liga kaputt kaufen, das ist ja jetzt inzwischen eher das BVB-Ding als Bayern-Ding. Obwohl die es natürlich jetzt mit Jonathan Tah holen, die sich ja dann wahrscheinlich auch noch einen. Und in Stuttgart haben sich die Bayern ja nun auch bedient, ne? Das ist ja nicht nur exklusives Dortmunder Revier. Nee. Auf jeden Fall, Stuttgart sollte da jetzt nicht nochmal oben in die Top 4 reinstoßen, glaube ich, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Ich denke deshalb, der BVB wird also da unter die Top 4 auf jeden Fall kommen. Um den Titel sehe ich erneut nicht, dass sie da mitspielen würden in dieser Saison. Sehe ich auch nicht. Nee, ansonsten, ja, wegen man hat gesehen. Gyrassi auch, ne? Ich meine, du hast ja gesagt, du wärst gern mit Gyrassi und Füllkrug in die Saison gegangen. Jetzt gehst du halt ohne beide in die Saison erstmal. Richtig. Ja, wahrscheinlich hat man dann jetzt Maxi Bayer zum Saisonstart. Okay, ich gehe fest davon aus, dass das klappt. Ja, gut. Dementsprechend, den finde ich auch gut. Ja. Können dann auf Dauer, ja, mal schauen, was dann. Also es wird sich noch einiges tun, glaube ich, beim BVB. Die haben zwar jetzt so den Punkt, wo sie sagen, es muss auch immer jemand gehen, bevor sie jemanden holen. Aber es kann ja auch noch was passieren. Die Herren Malen und Adeyemi sind ja begehrt. Adeyemi will man wohl eher halten. Malen hat aber jetzt ja schon deutlich gemacht, dass er wirklich gerne gehen würde. Wenn da jetzt also irgendwann jemand um die Ecke kommt, der dann sagt, wir legen da nochmal 30, 40 Millionen auf den Tisch, dann wird man sicherlich umgekehrt auch nochmal tätig werden. Mal schauen, was dann passiert auf den letzten Drücker. Also Dortmund ist auch eine Mannschaft, ein Verein, wo ich glaube, dass da bis zum Ende der Transferperiode auch noch ein großer Name immer noch dazukommen kann und irgendwas verändern kann. Ja. Aber es müsste dann schon irgendwie alles zusammenpassen, wenn man jetzt da um den Meistertitel mitspielen will. Das halte ich nicht. Also im nationaler Pokal geht immer, dass es sogar mal mit ganz viel Glück bis ins Champions League Finale gehen kann, wenn alles passt, haben wir auch gesehen. Aber eine ganze Saison muss ja schon durchgängig überzeugen. Ja. Das fehlte zuletzt beim BVB. Ja. Ja. Stimme ich dir zu. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Gut. Vom BVB gehen wir nach Leipzig, Tim. Ja. RB Leipzig, den nächsten Club, den ich hier auf dem Zettel habe. Tabellenvierter der Vorsaison. Und du erklärst uns mal, wie es so gelaufen ist in Leipzig bis hierhin im Sommer. Ja, erstmal von den Ergebnissen her durchwachsen. Waren auf der USA-Tour, haben jetzt auch mal eine Auslandsreise gemacht. Die Leipziger da 2-0 gegen Aston Villa, aber auch 0-3 gegen Wolverhampton. Wenngleich natürlich US-Reise sowas schlaucht immer, deswegen Ergebnisse in Testspielen sind immer so die Frage. Jetzt gibt es einen Härtetest am Samstag gegen Paris Saint-Germain als Generalprobe. Da kann man dann auch ein bisschen sehen, was denn da gehen könnte. Ja, Paris Saint-Germain, apropos, die haben ja dann doch nochmal Xavi an Leipzig abgegeben. Das ist ja sicherlich ein Transfer-Coup in diesem Sommer, dass sie das geschafft haben. Bayern wollte ihn auch unbedingt, sicherlich auch noch andere Vereine. Am Ende scheint er sich da so wohl zu fühlen, dass er unbedingt noch ein weiteres Jahr Leipzig spielen wollte. Und das ist dann sicherlich wichtig für den Verein, den halten zu können. Das ist einfach ein Topspieler. Ja. Und dementsprechend hat Leipzig am Ende ja auch größtenteils die Mannschaft gehalten. Es ist dann Dani Olmo, der jetzt noch voraussichtlich zu Barcelona wechseln wird. Dann werden wir sehen, ob da noch was passiert. Im Gespräch ist bei Leipzig auch Rajan Cherki, der auch lange als sicherer BVB-Neuzugang schon fast galt. Und dann hat man doch gesagt, nee, wollen wir doch nicht. Wir sind uns da uneinig. Soll ja beim BVB da gewisse Spannungen in der Führungsetage geben. Jetzt kommt er vielleicht nach Leipzig. Werden wir dann sehen. Insgesamt aber der Großteil des Kaders dann beisammen geblieben. Dementsprechend ja, spricht erstmal einiges dafür, dass wir die Leipziger ähnlich gut sehen wie auch in den letzten Jahren. Olmo ist ja jemand zwar, der viel reisen kann, der aber auch immer wieder mal ausgefallen ist, verletzt. Das wäre, glaube ich, das größere Problem für Leipzig gewesen, wenn Xavi nicht wieder zurückgekommen wäre und Olmo geblieben wäre. Ich denke, so rum ist es für sie die etwas bessere Lösung, wenngleich sie dann natürlich nächstes Jahr dann einen neuen brauchen, weil noch ein drittes Jahr werden sie ihn nun wirklich nicht mehr davon kaufen können. Davon auszugehen, ja. Auf gar keinen Fall. Ja. Gewinner der Vorbereitung ist für mich bei denen am ehesten jetzt aber Lukas Klostermann, denn Castello Luque Bar spielt mit Frankreich bei Olympia und kommt daher erst kurz vor Saisonstart zurück. Das heißt, im Moment konnte Klostermann sich da einen Vorsprung erspielen, hat jetzt zuletzt immer in der Startelf gestanden bei den Testspielen und sollte dann erstmal mit Orban wieder die Innenverteidigung bilden. Hat er letzte Saison, also es gibt immer so Phasen gefühlt bei Leipzig, es gab eine Phase, da haben die beiden immer schon zusammengespielt, da war Duque mal draußen, dann hat er sich irgendwann den Platz zurückgeholt von Klostermann, als der verletzt war. Ja, also ich gehe davon aus, dass Rose jetzt zum Start erstmal auf dieses Duo setzt und dann irgendwann, wenn dann die englischen Wochen anfangen, dann kann sich das auch wieder ändern. Aber im Moment für 1,9 Millionen zu haben, Klostermann, also ein Innenverteidiger von einem der Teams, die man oben erwarten kann, keine so schlechte Option. Comunio Topstar. Ja, Xavi haben wir schon besprochen. Man muss ihn und Openda, finde ich, fast gleich aufnennen. Beides sind Ausnahmespieler, beide ähnlich starke Punkte, 233 und 237 Punkte. Openda hat jetzt, wenn ihr euch einen davon kaufen wollt, den Vorteil, dass er 15,1 Millionen kostet und Xavi 22,3. Also ähnliche Punkteausbeute, aber Openda ist dafür der günstigere. Ja, beides aber eben die Stars dieser Mannschaft. Und ja, man könnte auch noch Šeško vielleicht ein bisschen erwähnen. Ich glaube, der kann die Saison auch noch ähnliche Werte erzielen. Ja, das ist bei ihm auch noch drin. Er ist noch nicht der Topstar der Mannschaft, aber er kann es werden. Das wäre da auch noch die Sache. Youngster to watch, da habe ich mal Assan Ouedraogo genannt. Spannender Spieler auf jeden Fall, von Schalke gekommen. Den wollten ja auch viele Clubs haben. Er hat sich für Leipzig entschieden. Fraglich ist dann aber jetzt am Ende doch noch, ob er dann jetzt wirklich bleibt oder doch noch mal kurz vor Transferschluss verliehen wird, vielleicht sogar zu Schalke zurück. Denn man hat jetzt für diese Position da offensives Mittelfeld Xavi, man hat Elmas, man hat Baumgartner und wahrscheinlich dann noch einen neuen, Cherki womöglich. Das heißt, da wird es dann doch extrem eng für Ouedraogo. Ich glaube nicht, dass er sich da durchsetzen kann. Zuletzt war er auch angeschlagen, hat Testspiele verpasst. Dementsprechend gehört ihm sicherlich die Zukunft. Ist ein Youngster, den man... Ja, meinst du, kann man das so sagen? In Leipzig denn oder woanders? Woanders würde ich durchaus mitgehen, dass wir ihn in der Bundesliga sehen. Ja, Leipzig hat er, ich meine, die haben für schlanke 25 Millionen den Elmas geholt. Ja. Kriegt noch überhaupt nicht kein Bein gezeigt, auf dem Boden. Ne? Aber, ja, vielleicht ist das eher die Frage. Also ich glaube, dass Ouedraogo diesen Sommer da eher kein Bein auf dem Boden bekommt, wie du sagst. Aber im nächsten Sommer, wenn dann wirklich Xavi weg ist, nachdem Olmo jetzt auch weg ist, dann schauen wir mal, was die anderen denn können. Wenn sie jetzt Cherki holen, da haben wir auch schon viel drüber gelesen. Das ist wohl ein Spieler, der hat zwar Riesenpotenzial, aber ist auch eher so ein schlampiges Genie. Herr Elmas hat eben durch die Ablöse auch gewisse Erwartungen, die er dann doch selten erfüllt hat. Baumgartner ist dann der Einzige, der schon irgendwie auch überzeugen konnte, allerdings jetzt auch nicht auf dem Xavi-Niveau. Also ist ein guter Spieler, aber kein internationaler Spitzenspieler. Mal gucken, was sich da tut. Also nächsten Sommer könnte sicherlich dann der ein oder andere von denen auch den Verein wieder verlassen. Und wenn Ouedraogo dann zurückkommt, nach womöglich einer Top-Saison, die er dann gespielt hat beim Leihverein, also Potenzial für eine Bundesliga und auch für gute Bundesliga, für die Spitzengruppe hat er schon. Deswegen, wenn die Bayern ihn auch bis zum Schluss fast haben wollten, dann sehen sie ja auch einiges in ihm. Dementsprechend, ich traue ihm zu, dass er irgendwann den Durchbruch schafft, wahrscheinlich aber noch nicht in dieser Saison. Okay. So würde ich sagen. Bayern haben auch Fiete Arp mal verpflichtet. Ne? Ja, Ich würde es noch sagen. Alexander Hoffentlich Baum, hört Nick das nicht. Der kriegt sonst böse E-Mails. Arpian, der Kracher bei Kiel. Aber okay. Ja. Also Prognose wäre, ich rechne damit, dass die Leipziger ähnlich stark sein werden wie in den letzten Jahren. Das heißt, auf jeden Fall Top 3 oder mindestens Top 4, sagen wir so. Und ja, um Platz 1, um dann auch mal um die Meisterschaft mitzuspielen, ist aber auch bei Leipzig die Sache, da muss dann vieles passen auf eigener Seite und da müssen dann auch erneut die Bayern nicht überzeugen und auch Leverkusen nachlassen. Dementsprechend sehe ich die auch wieder so im Bereich Platz 2 bis 4. Ja, würde ich mitgehen. Einzige, was ich so ein bisschen ein Fragezeichen sehe, erstmal, wer steht denn im Tor bei Leipzig? Gulaschi wird, ach ja genau, das haben wir nicht angesprochen, Gulaschi sollte erstmal jetzt der Stammtorwart sein. Sie haben Maarten van de Voort dazu geholt, ja schon vor, glaube ich, 2 Jahren die Verpflichtung festgemacht, weil sie so viel von ihm halten. Der muss jetzt aber trotzdem erstmal sich hinten anstellen. Das wird auch eine Weile so bleiben, glaube ich. Klar ist irgendwann, dass die Wachablösung erfolgen soll. Van de Voort soll der Torwart der Zukunft sein. Gulaschi hat aber jetzt in der letzten Rückrunde, als er den Blaswig wieder verdrängt hat, dann auch sehr gute Leistungen gebracht. Ja. Dementsprechend rechne ich damit, dass er jetzt erstmal da auch diesen Platz behält, solange er nicht sich verletzt. Ja, und dann muss man ja noch sagen, Blaswig, ja, da hat Red Bull Salzburg sich endlich mal rächen können. Ja. Hat jetzt im Blaswig aus Leipzig geholt. Ne? Ja, jetzt haben sie zurückgeschlagen. Ja, ja, das ist krass, ja, wie das funktioniert hat. Naja, nee, und dann defensives Zentrum, für mich ein Fragezeichen mit Orban. Ist das noch auf dem ganz hohen Niveau? Auch da, irgendwann wird der Mann mit dem Hammer kommen. Und davor dann, Schava und also Schlager und Haidara. Reicht das für die ganz oberen Ansprüche? Da wäre eher die Frage. Also zu Orban glaube ich schon, dass er weiterhin auch da als Kapitän, der spielt schon auf sehr hohem Niveau. Den sehe ich auch weiter da erstmal gesetzt. Naja, dass ich ihn gesetzt sehe, daran zweifle ich nicht an. Die Frage ist, wie gut ist er? Ich sehe ihn auch weiterhin als gut genug, um Leipzig in die Champions League zu führen. Okay. Das denke ich schon. Aber genau, Schlager, du hast es angesprochen. Ja. Schlager hat sich ja auch, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Dementsprechend, der fehlt, das ist natürlich dann auch noch eine kleine Problemposition. Das ist ja der gesetzte Mann auf den Sechserpositionen eigentlich. Der wird aber dann jetzt eine ganze Weile noch fehlen, ne? Ich muss mal einmal gerade gucken, was der letzte Stand war. Er macht noch Reha, er macht Fortschritte. Oktober bestenfalls steht hier, könnte er zurückkommen. Also es ist noch ein Weilchen, bis er wieder auf dem Rasen zurück ist. Das heißt, Haidara hat man noch, man hat Seiwald, der noch nicht im ersten Jahr komplett überzeugen konnte und man hat den doch jetzt schon langsam alternden Kevin Kampl. Ist halt so eine Übergangsphase, die man jetzt dann wahrscheinlich überbrücken muss, bis Xaver Schlager zurückkommt. Ich glaube nicht, dass man danach verpflichtet, aber wer weiß, kann auch passieren. Ja. Na, deswegen bin ich noch so ein bisschen, dass ich sage, ja, es kann auch durchaus mal Platz 5 oder 6 sein, je nachdem, wenn es nicht so gut läuft. So. Aber grundsätzlich, die Qualität vorne ist natürlich brutal, müssen wir nicht drüber sprechen. Nächster Club, Tabellendritter der Vorsaison, der FC Bayern München. Ja, und was macht man, wenn man so ein bisschen frustriert ist, Tim? Vielleicht kennst du das auch. Ja, erstmal shoppen gehen. Ja. Erstmal shoppen gehen, ja, Frust von der Seele, dann auch irgendwie im Schnellrestaurant anhalten. So, das hilft. Und das haben die Bayern auch gemacht. Ja, also Palinha, Olise, Ito und Dia, der war geliehen, den haben wir auch fest verpflichtet. Tah hat man quasi jetzt doch an der Angel. Also erst war er schon da, dann war es wieder weg, jetzt ist er doch wieder da. Also das Licht muss irgendwie noch abgeschoben werden und dann ist der Weg frei für Jonathan Tah. Und weg im Moment eigentlich nur Choupo-Moting von den Leuten, die jetzt mal ab und zu auch gespielt haben. Und das war ja jetzt auch nur ein Ergänzungsspieler. Ja? Olise, starkes olympisches Turnier mit Frankreich, heißt aber auch, auf der anderen Seite wird etwas dauern, bis er bei den Bayern voll da sein wird, dann denke ich schon, dass die offensive Dreierreihe, wenn Kompanie sich das so ein bisschen wünschen würde und sie sich aufschreibt, Olise, Musiala, Sané hinter Harry Kane. Ja, kann man durchaus so machen. Und dann hätte man Stand jetzt Coman, Gnabry, Tell und Müller noch dahinter. Ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Wobei es um Coman immer wieder mal Gerüchte gibt, dass er den Verein verlässt. Das gilt auch für Alphonso Davies. Wobei ich da so ein bisschen skeptisch bin, ob da wirklich noch ein entsprechendes Angebot kommt. Das heißt jetzt, dass Real Madrid will ganz lange warten, um dann, wenn Davies unter Umständen das Vertragsangebot, das er vorliegen hat, von den Bayern ablehnt und die Bayern dann denken, jetzt müssen wir ihn noch schnell verkaufen, damit wir noch eine Ablöse bekommen. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, Oder ob sie dann nicht sagen, also Ende August Alphonso Davies abgeben. Und sie haben jetzt in der Vergangenheit nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht mit so Last-Minute-Außenverteidigern, die sie einkaufen. Deswegen glaube ich, meine Tendenz geht dahin, dass Alphonso Davies bleibt bei den Bayern. Egal, ob er einen Vertrag verlängert oder nicht. Zumal auch Masraoui quasi schon auf dem Weg ist nach England. Das finde ich immer wieder faszinierend. Also Ablöse wohl um die 25 Millionen. Also wenn du bei Bayern mal ab und zu irgendwo spielst, schon zack, Marktwert. Da gibt es noch dann Manchester United, die dann so viel für hinlegen. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, aber 25 Millionen für einen Spieler, der jetzt ja auch kein, also vom Alter her nicht mehr zu Marke Talent gehört, finde ich schon krass. Naja, aber Masraoui so gut wie weg, bringt mich ein bisschen zum Gewinner der Vorbereitung. Das ist beim Bayern natürlich immer ein bisschen schwer auszumachen. Ich gehe mit Sascha Boey, 3,56 Millionen, letzter Test gegen Tottenham, der die Bayern gewonnen haben, 2-1, in der vermeintlichen A-Elf gestanden, als Rechtsverteidiger. Und wer hat da im defensiven Mittelfeld gespielt? Kimmich? Der Anton Stach des FC Bayern. Ja. Ja. Joshua Kimmich, der wahrscheinlich schon das ein oder andere Einzelgespräch mit Vincent Kompany geführt hat und gesagt hat, ich habe letztes Jahr Rechtsverteidiger gespielt, aber eigentlich bin ich auf A6, bin ich eine absolute Granate. Ja, auf A6 bin ich eine absolute Granate. Ja, also klar, wenn wir jetzt die voraussichtlichen Aufstellungen der Bayern sehen für die neue Saison, haben wir Kimmich überall als Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, er selber hat diesen Posten auf der 6 noch nicht ganz abgeschrieben und dann müssen wir abwarten, was Kompany macht. Und vielleicht ein Pärchen auf der 6, klar gibt es Pavlovic dann noch, aber das war halt auch Tuchel-Zögling, ich finde ihn super, aber Kimmich, Palinha zum Beispiel, oder vielleicht ist auch Palinha ein Flop in der Bundesliga, man weiß es alles nicht. Aber Sascha Boey ist im Moment auf jeden Fall mindestens Rechtsverteidiger Nummer 2 beim Bayern. 3,56 Millionen ist dafür noch ein sehr ordentlicher Preis. Und wir erinnern uns, als er von Galatasaray gekommen ist, dann hat man auch gesagt, das ist eine absolute Rakete. Und dann hat er sich verletzt. Und jetzt kann er sich zeigen. Und alles auf neu unter Kompany. Sascha Boey. So, Comunio Topstar. Jamal Musiala, also die Bayern haben natürlich alle ihren Preis. Ja, müssen wir nicht drüber reden. 15,31 Millionen. Ist ein Schnäppchen im Vergleich zu Harry Kane. Der hat 19,3. Wobei man halt sagen muss, letzte Saison hat halt Kane auch über 300 Punkte gemacht und fast doppelt so viele wie Jamal Musiala. Ich glaube, die Lücke wird nicht so groß, denn Musiala, irgendwann wird er mal so eine Saison spielen, die nochmal alles toppt, was er bis jetzt gezeigt hat. Und ich glaube, jetzt ist es soweit, dass eben dann auch die Effizienz da ist und er dann selber auch vielleicht 15 Tore macht und dann nochmal 15 weitere vorbereitet und so weiter. Das traue ich ihm alles zu. Und bei Kane, ich könnte mir vorstellen, dass wir seine stärkste Bundesliga-Saison schon gesehen haben. Ja. Tja, gute Prognose. Ja. Ja. Bin gespannt. Ja, ja, bei der EM, die Engländer wollten ihn ja eigentlich, also ja, klar, jetzt kann man sagen, er war vielleicht auch nicht 100% fit. Mhm. Aber wie oft werden wir das nächste Saison sehen? Das Kane hat immer gespielt. Mhm. Für meine Begriffe müssten die Bayern auch eigentlich noch, es sei denn, Kompany setzt auf Tell, ja, dass er, sie brauchen irgendwen, der Kane mal entlasten kann. Also der hat... Ja, wenn er sich traut, ich glaube, Tell kann das schon mal im einen oder anderen Spiel, weil es sind doch so viele Spieler eigentlich, wo du sagst, aus Bayern-Sicht, da kannst du jetzt auch mal in der Bundesliga dann sagen, dann spielt jetzt halt mal Tell für Kane und macht dann auch die Tore da vorne. Ja. Dann kommt er halt rein, wenn er gebraucht wird. Das hat aber halt, Tuchel hat ja einfach ihn immer in die Startelf gestellt. Genau. Deswegen muss man halt auch mal mit ihm reden und sagen, hör mal, es ist vielleicht auch mal sinnvoller für dich, wenn du heute einfach mal vielleicht nur 20 Minuten spielst oder gar nicht, wenn es geht. Ja, ja. Gut, bringt mich zu meinem Youngster to watch, sehr undankbar bei den Bayern, muss man schon sagen. Youngster to watch, Mathis Tell für mich, 8,15 Millionen. Ja, wenn Kane wirklich eine Klippe runterfällt oder mal länger ausfällt, und dann vielleicht ist es schon Mitte September und die Bayern können nicht mehr nachjustieren. Wer ist denn dann Stürmer Nummer 1 bei den Bayern? Muss ja fast Mathis Tell sein im Moment. Muss er dann, ja. Es sei denn, da kommt noch wer, aber im Moment trommelt da auch nichts. Dass die Bayern irgendwie, das würde ja direkt auch so ein bisschen, gerade nach dieser EM, vielleicht die Frage stellen, ob die Bayern Kane nicht mehr voll vertrauen oder wie auch immer. Aber ich wäre jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, es ist Anfang der Saison. Ich habe sowieso bei Comunio erstmal ein schmales Budget und über 8 Millionen stecke ich in Mathis Tell. Ja, also so mutig wäre ich da nicht. Wenn ihr eine Liga habt, wo ihr alle mitnehmt und ihr habt das Festgeld, das ominöse Festgeldkonto gut und prall gefüllt, dann wäre es eine andere Sache. Ja, dann Tell für 8,15 würde Sinn ergeben. Dann kommen wir zu meiner Prognose. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, Tim, und sage, der FC Bayern wird nächstes Jahr Deutscher Meister. Du brauchst nicht aber was. Ich hau einen raus hier. Ja. Mhm. Ne? Ich sag mal so, wie man in Leichlingen sagt, ich setze eine Ente aufs Wasser. Ja. Ja. Deutscher Meister, FC Bayern. Ist das erste Mal, jetzt das erste Jahr nach langer Zeit, wo man das halt ein ganz klein bisschen gewagt sogar ansehen kann. Naja, ich habe ja letztes Jahr zumindest in einem Teil recht gehabt. Ich habe ja gesagt, Bayern wird nicht Deutscher Meister. Ja, dann. Ich hatte nur den falschen Meister getippt dann. Ja. Aber gut, jetzt glaube ich also. Hast du das die Jahre davor auch schon? Bist du da auch so jemand, der im Casino sagt, jetzt ist er 10-mal weiß gekommen, dann kann ich ja jetzt. Nee, alles auf Null. Jetzt muss die Null kommen. Ja. Naja. Ja, aus Prinzip. Ja. Bin ich schon mal dagegen, ja. Ja, vom dritten der letzten Saison kommen wir zum Vizemeister. Das ist der VfB Stuttgart. Und da konnte man den Fluch des Erfolges wirklich ablesen am Verlauf des Sommers. Also Ito, Anton und Gyrassi, die sind alle schon weg. Undav galt eigentlich so als ausgemachte Sache, dass man ihn dann einfach fest verpflichtet nach seiner Leihe. Jetzt hat er aber so gut gespielt, dass das bislang noch überhaupt nicht funktioniert hat. Und damit sind Stand jetzt erstmal 4 absolute Säulen weg. An Undav wird weiter gearbeitet. Jetzt gab es auch nochmal wieder positive Meldungen, dass es vielleicht funktionieren könnte. Aber es ist eben noch nicht in trockenen Tüchern. Dann hat man aus Köln Chabot geholt als Ito-Ersatz, auch ein Linksfuß, hinten für die Viererkette. Dimirovic hat man geholt für Gyrassi, wenn man so will. Und Sturgeon und Rouault und Leveling, die sind alle nach Laien fest verpflichtet worden. Also alle so im erweiterten Stammspielerkreis gewesen in der letzten Saison. Das denke ich wichtig für die Breite, wird man brauchen, weil Platz 2 heißt natürlich Champions League Belastung und da hat man insgesamt auch nochmal weitere Spieler geholt, wie Yannick Keitel, den Niederländer Hendricks für die Innenverteidigung, Kretzig von den Bayern, Diehl aus Köln und Woltemade aus Bremen. Keiner von denen, sage ich mal, ist jetzt ein Spieler, den man unmittelbar in der Stammelf erwartet. Und deswegen ist für mich auch klar, dass das Team derzeit deutlich schwächer ist als im Vorjahr. Also auf dem Papier. Ja, und was auch daran liegt, dass ich mal hinter den Dimirovic-Transfer für über 20 Millionen Fragezeichen setze. Nick hatte ich ja vor 2 Wochen, als wir über Augsburg gesprochen haben, schon dazu gefragt. Er meinte, dass er glaubt, dass das ein guter Transfer ist für Stuttgart. Ich habe da noch so meine Zweifel. Dimirovic, gerade was die Trefferquote angeht, auch nur annähernd das erreichen kann. Ja, und für 20 Millionen, das ist ja schon ein Wort. Und bei Jeff Chabot gilt übrigens dasselbe. Also in Köln war er, ich glaube schon, man kann sagen, er war letztes Jahr der stärkste Kölner. Aber beim VfB ist halt eine ganz andere Voraussetzung. Also Chabots Schwäche ist ganz klar das Tempo. Und wenn du halt beim FC immer nur einen Meter vor dem eigenen 16er verteidigst, gibt es nicht so viel Raum, in den der Gegner dahinter spielen kann. Und das wird in Stuttgart anders sein. Und da bin ich gespannt, ob Chabot sich dann auch mit einer anderen Spielweise sofort zurechtfindet. Ich denke, er ist auf jeden Fall Stammkraft eingeplant. Aber dieses Niveau, was wir von Ito gesehen haben, da habe ich meine Zweifel. Ja, auch wenn er vielleicht ein besserer Zweikämpfer ist. Aber er muss halt schaffen, in einer Mannschaft, die deutlich höher verteidigt, in die Zweikämpfe zu kommen. Das sehe ich als mögliches Problem. Wir werden sehen. Ja, und dann soll vorne natürlich noch jemand kommen, am liebsten Undav. Um die 30 Millionen soll er kosten. Das wäre top für den VfB, glaube ich, wenn das klappt. Ja, gerade Undav in der Nationalmannschaft hat sich gut präsentiert. Nicht zwingend sportlich, weil da durfte er sich nicht so zeigen, aber ich glaube menschlich, dass alles, was man hört, super Typ ist. Und er ist auf jeden Fall bitter. Also so sehr, wie er sich bekennt und unbedingt in Stuttgart bleiben will, wenn das am Ende nicht klappen würde, wäre es sehr schade für ihn. Ja. Ja, aber ne, Fluch der guten Tat. Mal sehen, ob da die Scheinchen noch rübergehen. Ja, Tendenz im Moment ja, aber das ist schon ein paar Mal von ja, nein, ne? Muss man sehen, welches Blättchen am Ende vom Gänseblümchen gepflückt wird. Habe ich übrigens auch am Ende kurz, habe ich zwischendurch gedacht, das wäre dann auch ein BVB-Kandidat, weil als Füllkrug wegging, war ja eigentlich klar, es gibt nur zwei mögliche Ersatzspieler. Ja. Wer war noch im Kader? Ja, genau. Bayer, ansonsten Havertz, aber ja, der ist natürlich zu teuer. Ja. Dementsprechend konnten ja nur die beiden kommen. Andere Kandidaten gab es nicht. Gab es nicht. Nee, weil die bei Julian Nagelsmann keine Rolle gespielt haben. Ne? Ja. Ja, so ist das. Ja, Enzo Mio, ein weiterer Schlüsselspieler der Stuttgarter, ist im Moment ebenso, wie wir es eben auch bei Lukeba hatten oder bei Odyssee, ist noch mit Frankreich bei Olympia dabei und deshalb wohl das. Ist aus Stuttgart die Nachricht, erst Ende August wieder eine Option. Also das ist ja dann auch die Frage, wie viel Urlaub bekommen sie, wie brauchen die noch ein Päuschen und so. Das kann auch jeder Verein ein bisschen anders handhaben. Aber Mio, also vermutlich erst nach der ersten Länderspielpause. Also es sind ja zwei Spieltage und dann ist Länderspielpause, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann wäre er danach dann wieder einer für den VfB. Kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung, Anthony Rouault, 2,61 Millionen, für mich jetzt in der absoluten Pole Position, wenn das eine mache ich Englisch, das andere Deutsch, super, Pole Position für die Rolle des Abwehrchefs. Letzte Saison insgesamt nur 11 Mann der Startelf und das glaube, das wird sich jetzt ändern. Also er ist derjenige, der Waldemar Anton zunächst einmal ersetzen wird und ich glaube auch, dass er die Qualität hat, da dann auch diesen Platz zu verteidigen. 2,61 finde ich da noch einen ganz guten Preis. Ja, Comunio Topstar Chris Führig für mich, 9,32 Millionen ist der Marktwert. Hat zwar offensichtlich einen kleinen Pfeil im Kopf, ne? Chris Führig ja auch zu der Kategorie, die Olympia boykottieren wegen dieser, wegen der Eröffnungszeremonie. Ja. Aber er kann gut Fußball spielen. Ja, und das ist bei Comunio auch gut. Und seine Bedeutung wird noch einmal wachsen durch eben den Abgang von einem Gyrassi beispielsweise, was die Verantwortung in der Offensive angeht. Youngster to watch. Nicht so einfach beim VfB. Die haben viele junge, interessante Spieler, viele aber auch schon zu renommiert, finde ich, für diese Kategorie. Ich habe mich für Franz Kretzig entschieden. 2,91 Millionen. Ja, ist schon ziemlich teuer, aber wie ich es jetzt gerade gesagt habe, Nick Woltemade, ja, als Ergänzungsspieler gekommen, der, für den müsste schon 3,8 Millionen hinlegen. Also da ist er quasi noch VfB-Schnäppchen. Maxi Mittelstädt ist der Platzhirsch jetzt auf der linken Seite. Kretzig ist die Nummer 2. Aber bei Mittelstädt nach dieser Wahnsinnsentwicklung, die er genommen hat im letzten Jahr, kann natürlich auch diese Entwicklung irgendwann auch nochmal ins Stocken geraten und wir dürfen nicht vergessen, Mehrfachbelastung für den VfB Stuttgart. Wer weiß, also Kretzig hat bei den Bayern auch immer in den Vorbereitungen eigentlich starke Leistungen gezeigt. Jetzt muss man mal sehen, wie er das dann auf dem Level Bundesliga macht. Ich glaube, er darf sich beweisen. Im Moment werden mir 2,9 Millionen für ihn vielleicht ein bisschen zu viel. Aber dann könnt ihr keinen VfB-Youngster holen, die sind alle teuer. Also Justin Deal beispielsweise, 1,5 Millionen müsst ihr für den hinlegen. Ihm traue ich das nicht zu, dass er sich da durchsetzt. Gut, Saisonprognose. Stuttgart sicherlich eine Wundertüte. Wird sehr viel davon abhängen, wer noch kommen wird und eben wie das meine Skepsis bei Chabot und Demirovic. Ja, ist das berechtigt, ja, oder ich soll auch schon mal falsch gelegen haben, ja, soll es schon mal gegeben haben. Also kann ich mich auch irren und Demirovic wird Torschützenkönig nächstes Jahr. Und Chabot, ne, Chapeau und so weiter. Wir werden sehen, aber mein Gefühl ist, nee, und ich glaube dann auch, dass die Stuttgarter eher so Platz 7 bis 9 belegen werden. Ja, für mich auch so eine bisschen Wundertüte nach all dem, was da jetzt sich ändert. Kann für Europa reichen, kann auch irgendwo im grauen Mittelfeld landen am Ende. Ja. Ja, warten wir es ab. Warten wir es ab, aber auf jeden Fall spannend dann zu sehen, weil das Jahr, so erfolgreich wie es war, ist einfacher, das einmal zu machen und schwer dann es zu wiederholen. Ne? Ist eine Plattitüde. Ich habe hier auch 5 ins Phrasenschwein gesteckt, aber ich glaube, das kann man schon so sagen. Gut. Der deutsche Meister der vergangenen Saison war für Leverkusen. Da kommen wir jetzt hin. Toll. Ja, toll, was das für eine Geschichte ist. Das ist eine tolle Geschichte. Ich bin immer noch ganz euphorisch. Also es ist, du merkst es auf jeden Fall hier auch rund um Leichlingen. Ja, da war ja auch was los. Abgeht. Da waren ja wirklich hunderte von Menschen, die diesen Meistertitel gefeiert haben. Ja, Meisterfeier. Aber du siehst tatsächlich auch immer noch, du siehst jetzt Kinder mit Leverkusen-Trikot hier rumlaufen. Ich weiß, so, also Erwachsene es entwickelt sich was. Ich habe ja ich habe mir ein Atalanta-Bergamo-Trikot gekauft. Ja, das historisch, ich jetzt immer an. Einzige Mannschaft, die sie besiegen können. So sieht's aus. Und das besitze ich jetzt. Und ich bin mir auch nicht zu schade, es einzusetzen. Ja. Wundert mich eigentlich fast, dass dann nicht Bayern jetzt direkt Ademola Lookman verpflichtet hat, um da dann klar zu haben, dass man auch Leverkusen wieder besiegen kann nächste Saison. Ja. Naja. Naja. Gut, erzähl uns trotzdem mal, wie geht das Märchen vom Rhein weiter? Ja, schauen wir mal. Ne? Es gab bisher wenig Transferbewegungen auf Leverkusener Seite, zumindest so was die Kaderspitze angeht. Es gab mehr Sachen für die Breite, so die passiert sind. Ne? Was die Abgänge angeht, ist ja auch noch nicht viel passiert. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass Jonathan Tah wahrscheinlich zu den Bayern wechseln wird. Auch Jeremy Frimpong will ja unbedingt weg. Bisher ist aber auch noch nichts in dieser Personalie passiert. Sonst sind es nur so Leute wie Asmoun, die nach Laie dann abgegeben wurden, Patrick Penz, Noah Mbamba, der verliehen wurde, also keine, klar, Stanisic wäre jetzt der Einzige, der nach Laie. Aber jetzt nur Patrick Penz, wie heißen denn die Penz von Patrick? Ja. Für die nicht aus dem Rheinland kommen, Penz ist der Ausdruck für Kinder. Ja, was war? Deswegen, jetzt könnt ihr nachträglich noch mitlachen. You're welcome. So, Tim, ja. Bitte. Also am ehesten tut da bisher weh, dass man eben Josip Stanisic nicht fest verpflichten konnte von den Bayern. Das wäre jetzt so die erste Personalie. Dann wird sich halt auch noch im letzten Drücker ein bisschen was tun. Ansonsten hat man mit Martin Terrier noch einen neuen Offensivspieler geholt, mit Belosian, einen jungen Verteidiger. Genauso noch, wie heißt der andere, Natali, Vincent Natali ist eher für die langfristige Zukunft gedacht. Und dann hat man noch Aleix Garcia fürs Mittelfeld. Das ist sicherlich der interessanteste, über den reden wir gleich noch. Aber das sind halt jetzt noch nicht die Riesen. Es hat sich nicht so riesig viel am Kader getan, was ja erstmal vorteilhaft ist für Leverkusen, wo es einfach lief in der letzten Saison durchgängig. Sie haben bisher noch nicht viele Testspiele gespielt, aber die Leistungen bisher waren ordentlich. Es fehlten natürlich auch noch viele Nationalspieler. Härtetest kommt jetzt gegen Arsenal, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, hat er schon stattgefunden, aber er steigt erst nach der Aufnahme dieses Podcasts. Weil wir natürlich noch nach London reisen, um die Mannschaft wie zahlreiche andere Schlachtenbummler auch dazu begleiten. Wir sind dann natürlich dabei. Findet das statt in London? Es findet in London statt. Ja, siehst du. Emirates, ja. Also mal gucken, wie der Gästeblock und die angrenzenden Blöcke werden ja alle sensationell. In Leverkusen-Farben erstrahlen. Lass uns über Garcia noch ein bisschen sprechen. Das ist für mich der Gewinner der Vorbereitung, spannender Neuzugang, der interessanteste, kommt von Girona, der letzte Saison eines der Überraschungsteams in Spanien war. Und er gehört auch zu dieser Gruppe, der auch Manchester City gehört, muss man vielleicht kurz dazu sagen, um die Überraschung da so ein bisschen einzuordnen. Genau. Jedenfalls hat in der Vorbereitung direkt eine gute Rolle gespielt und hat gezeigt, dass er mehr ist als nur ein Backup. Und daher ist jetzt auch das zentrale Mittelfeld von Leverkusen das Prunkstück. Also herrscht ein großes Luxusproblem. Man hat Xhaka, Palacios, Andrich und jetzt auch noch Garcia, also vier Top-Leute. Palacios fällt zunächst aus. Trotzdem wird das auf Dauer dann die Position sein, wo es schwer wird, dann zu sehen, wen man da jetzt draußen lässt, aus Trainersicht. Die Aussicht auf einen Startplatz für Garcia zum Start ist also sehr gut, kostet im Moment 8,1 Millionen, doch schon recht teuer, aber ja, jemand, der was zeigen könnte von sich in der neuen Saison. Topstar ist aus meiner Sicht Alejandro Grimaldo weiterhin, nach Punkten der zweitbeste Spieler der Vorsaison, 274 Zähler geholt, nur Kane war noch besser mit 302, amtierender Europameister. Ja, wir haben ihn schon oft erwähnt, wir werden ihn noch oft erwähnen, einfach ein brandgefährlicher Spieler, auch für 13,1 Millionen, wenn man die Summe über hat, die wohl bestmögliche Investition. Ich glaube, der wird nicht viel schlechter abschneiden im neuen Jahr, wenn er sich nicht verletzt. Ja. Belosian habe ich schon kurz erwähnt, 19 Jahre jung, kam von Stade Rennes, ein neuer Innenverteidiger mit linkem Fuß. In der Abwehr kann sich noch einiges tun. Wir haben es gesagt, Stanisic weg, Tafor Wechsel nach München. Auch der Linksfuß, den man da hat, Hinkapje, möchte noch gehen. Warten wir mal ab, was da passiert. Die Chancen auf Einsätze, gerade wenn Hinkapje geht, sind vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist der 19-Jährige dann schneller gefragt, als man das vielleicht vorher erwartet hätte. Werden wir sehen. Also ja, zumal man ja auch nur 15 Millionen für den ausgegeben hat, ne? Ja, das klar, ist ja, ja wirklich, das sind wieder diese Geschichten, die nur der Fußball wirklich schreibt. Märchenhaft. Ja, ja, ne? Also ja. Das ist das so ein Verein, wie da man auch mal so für so einen tätigen kann. 15 ja. Millionen hinlegst und auf einmal ist das ein Spieler, der Bundesliga spielen kann, ist überraschend. Ja. Ja, jedenfalls könnte er sich dann direkt durchsetzen, trotz der Konkurrenz. Ja, das ist die Aussage. Nein, das ist auch okay. Er ist ja auch nicht zwingend als Stammspieler geholt. Dann wäre er ja teurer gewesen. Ja, also warten wir es mal ab. Ist für mich ein Youngster to watch. So. Und ich persönlich glaube auch, Leverkusen ist weiterhin noch der Top-Favorit auf den Titel. Trotz der wenigen Abgänge, die man haben wird, das ist eine starke Mannschaft und das Wichtigste ist, Alonso trainiert sie weiterhin. Das ist dann erstmal der Faktor. Deswegen glaube ich, dieses Jahr werden sie auch weiterhin der heißeste Bayern-Gegner sein. Es wird nicht so einfach für den FCB, sie wieder vom Thron zu stoßen, denke ich. In einem Jahr, wenn dann wahrscheinlich Alonso weg ist, vielleicht ja nach München, je nachdem, wie das Jahr für Kompany läuft oder eben in einem der anderen großen Vereine Europas. Irgendwo wird Alonso dann landen, aber in dieser Saison wird er sie nochmal aus meiner Sicht nochmal zur Meisterschaft coachen. Wenngleich, darf man ja auch immer noch mal zwischendurch erwähnen, es war auch immer wieder mal Glück dabei. Diese ganzen späten Tore, die Leverkusen geschossen hat, das war natürlich nicht nur Können, sondern da hat dann einfach alles gepasst und die Überzeugung war da. Aber nicht jeder dieser Bälle fällt dann in letzter Sekunde immer noch rein. Deswegen werden es ein paar Punkte weniger und es wird jetzt keine ungeschlagene Saison werden, noch ein weiteres Mal. Aber ja, Platz 2 sehe ich sie eigentlich mindestens und ich glaube sogar, es könnte sein, dass sie es nochmal machen in der Saison. Ja, ich glaube, dass wir nicht keinen spannenden Titelkampf haben. Ich glaube einfach, dass die Bayern jetzt nochmal ein Jahr haben, wo sie relativ weit oben drüber sind, was daran liegt, dass ich Leverkusen das nicht nochmal zutraue. Ja, muss man sehen, bei Tag kann man jetzt sagen, auch sportlich und so, aber das war natürlich schon der Mann, der hinten alles zusammengehalten hat. Also wenn der jetzt geht, das ist auch der von der Rotation weitestgehend ausgenommen war unter Alonso. Kann man immer so einfach drüber sagen, ja, so ein Abwehrspieler, den kriegst du schon irgendwie ersetzt. Aber das sehe ich zumindest erstmal noch gar nicht so. Chaka glücklicherweise auch ein Jahr älter geworden. Der ist natürlich mit der überragende Spieler noch gewesen, neben Florian Wirtz. Den haben sie weiterhin, klar. Aber also ich denke, dass wir einen Abstand haben, die Bayern, und dann kommt ein Feld, in dem ich Leverkusen, Dortmund und Leipzig sehe. Und von den drei sehe ich aber Leverkusen auch als die stärkste und gefestigste Mannschaft an. Ja. Insofern sind wir nicht so weit von weg. Ich glaube nur, dass es dafür ganz oben vielleicht nicht reichen wird. Ja, wir werden es abwarten. Ja. Wer da am Ende von uns. Es wäre als Leichling wieder schwarz-rot eingefärbt dann. Ja. Gut, kommen wir zur Top 3 der Woche. Tim, potenzielle Stammplatzüberraschung. Und du darfst beginnen. Wen hast du da auf der Nummer 3? Ja, ich habe da jemanden genommen, wo man jetzt vielleicht dachte, der hat vielleicht gar keine Zukunft mehr im Verein. Aber Jordan bekommt bei Union Berlin nochmal eine zweite Chance. In den Testspielen viel Spielzeit erhalten, auch mehrfach getroffen. Vielleicht geht da jetzt noch mal was, vielleicht holt er sich den Stammplatz. Es ist jetzt nicht so, als wäre da die Konkurrenz riesig, kann natürlich noch was sich tun bei Union Berlin, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist ein härtester Konkurrent vielleicht Ivan Pretajin. Das ist dann machbar, würde ich sagen, aus seiner Sicht, sich da durchzusetzen. Dementsprechend hätte man vor einer Weile nicht erwartet, dass der dann nochmal bei Union eine Chance bekommt. Jetzt sehe ich sie und er kostet 3,7 Millionen im Moment. Nicht so übel, sich auszuwählen. Absolut. Und das bringt mich zu meiner Nummer 3. Kostet nämlich auch 3,7 und bei dem ärgere ich mich, dass ich nicht zugeschlagen habe in der Podcast-Liga. Mergin Berisha. Vergessener Spieler, der wurde er nur nominiert für die Nationalmannschaft oder hat er auch gespielt? Das werde ich gerade nochmal raus, weil dann wäre er durchaus vielleicht für Dortmund auch noch ein Kandidat, wenn es mit Bayern nicht klappt. Ja, Wäre das dann nicht auch eine Möglichkeit? Rein theoretisch. Mergen Berisha. Ja, also er war eigentlich, hatte man ihn so schon fast vergessen, dass er bei Hoffenheim unterwegs ist. Hat 2 Länderspiele schon fürs deutsche Team. Und eben auch aufgrund der Situation, dass Weghorst jetzt nicht mehr da ist, dass Bayer fast weg ist. Ja, hat er jetzt nach dem Kreuzbandriss, wo man vielleicht sagen würde, boah, muss man erstmal schauen, langsam wieder aufbauen. Er ist im Moment der Mann in Hoffenheim. Kann sich noch was tun bis zum Ende der Transferphase, klar. Aber für 3,7, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn es jetzt so in die Saison gehen würde, dann wäre eigentlich er als Stammstürmer der TSG Hoffenheim das doppelte Wert. Also da würde ich auf jeden Fall noch reingehen bei Mergen Berisha. Ne? Und jetzt können, vielleicht ist das für den einen von oder anderen von euch jetzt keine Überraschung, für mich schon, weil ich hatte ihn völlig verdrängt und jetzt ist er auf einmal wieder da. Eine lange Verletzung. Meine 3. Ja, auf meiner 2. Jetzt kommen wir endlich dahin. Alle Hoffenheim-Experten dürfen aufatmen. Wir haben ihn vorhin nicht erwähnt, aber er ist sowohl ein Youngster to watch als auch ein potenzieller überraschender Starter, also und einer der Gewinner der Vorbereitung. Auch noch Max Morstedt durfte in den Testspielen oft beginnen. Ein Youngster, der in den letzten Jahren 17 Tore im letzten Jahr, 17 Tore in 18 U19-Ligaspielen gemacht hat und 8 Tore in 5 Pokalspielen der U19. Der Verein blockt wohl alle Transferanfragen ab. Sie halten ihn für ein Riesensturmtalent. Könnte jetzt auch in der Bundesliga reingeworfen werden. Also ich sehe da jetzt den Herrn Berisha jetzt nicht komplett klargesetzt, sondern ja, ich meine, der Herr Materazzo hat ja gezeigt, er setzt auch mal auf die Jugend, wenn man jetzt das Beispiel Tim Drexler nimmt. Dementsprechend, warum soll er nicht auch auf Max Morstedt setzen? Das ist ein interessanter Spieler für mich, der nur 1,5 Millionen kostet, aber offensichtlich das Potenzial hat, viele Tore zu schießen, zumindest auf Nachwuchsniveau. Vielleicht rettet er das ja auch in die Bundesliga rüber. Ja, und also da kann ich auf jeden Fall nur mitgehen und er hat halt vom Körperbau natürlich gewisse Vorzüge, die man nicht lernen kann, ne? Was Größe dann angeht. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 2. Hier habe ich Luca Kerber. Jetzt werdet ihr natürlich alle sagen, klar, ja, den hatte ich auch auf dem Zettel. Ja, wenn ihr das sagt, dann frage ich euch mal, bei welchem Verein spielt Luca Kerber? Ich hätte es auch nicht gewusst tatsächlich, wenn ich es nicht nachgelesen habe. Ja, erster FC Heidenheim, ablösefrei aus Saarbrücken gekommen. Er hat da nicht so die ganz große Welle gemacht wie der Skienza, der ja auch Spieler des Jahres war in der dritten Liga, den du für uns eben hattest, als du Heidenheim vorgestellt hast. Aber Kerber, 20 Jahre, ist alt und die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld in Heidenheim ist durchaus überschaubar. Also er duelliert sich, wenn man so will, mit Schöppner und ich glaube, das kann er schaffen. Klar ist der Sprung aus der dritten Liga in die erste Liga kein einfacher, aber ich traue ihm das zu und er ist vor allen Dingen super, super günstig. Also im Moment ist er noch nicht so auf dem Radar, aber er ist auf jeden Fall in dieser Verlosung und wenn wir bei Frank Schmidt eins gesehen haben, Traoré, Stammrechtsverteidiger beim Conference League Teilnehmer Heidenheim, der kam aus der Regionalliga. Der kam aus der Regionalliga in die Bundesliga und hat gespielt. So. Ja. Und schaffen sie immer wieder. Von daher ist Luca Kerber auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Zettel habe. 680.000 ist sein Marktwert. Ja. Billig. Ja? Billig, auf jeden Fall. Randa. Gut. Wie billig ist deine Nummer 1, Tim? Nicht ganz so billig, aber 7 Millionen ungefähr muss man im Moment hinlegen für Jamie Beino-Gittens, der eine gute Vorbereitung beim BVB spielt und nach dem, was man hört, traut ihm Nuri Sahin den Schritt zu, den nächsten, und erwartet auch von ihm, dass er den jetzt macht. Die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, denn auf seiner Position hat Jadon Sancho immer die Nase vorn gehabt, der ist jetzt weg. Es gibt also da die Möglichkeit reinzudrängen, die Ansätze sind gut, die hat er ja auch in der Vergangenheit schon immer gezeigt, nur war da, ja, dann gab es so viele Partien, wo er dann vielleicht den Kopf nicht hochgenommen hat und dann das Abspiel nicht hinbekommen hat zum besser postierten Mitspieler, aber er hat einen sehr starken Abschluss, das ist jemand, von dem auch durchaus zu erwarten ist, dass der mal so irgendwann den Durchbruch schafft und dann einer dieser Spieler wird, die dann für viel Geld den BVB verlassen. Dementsprechend, das ist für mich jemand, der jetzt überraschend sich den Stammplatz sichern könnte. Okay. Ist auch, ich meine, das ist eine Melodie, die wir auch schon das eine oder andere Mal gespielt haben hier im Comunio-Podcast. Aber ja, das heißt ja nicht, dass es dann falsch sein muss. Nee. Ja. Irgendwann wird es so kommen. Ja? Irgendwann. Vielleicht ist jetzt die Zeit. Eines Tages wird es geschehen. Wir wissen das. Ja. Meine Nummer 1, Junior Adamu aus Freiburg, 2,53 Millionen, eigentlich ein Abschiedskandidat, selbst Mitte Juli wurde noch geschrieben, ja, der soll den Verein verlassen und so. Ein starker Sommer, gute Vorbereitung mit den Freiburgern absolviert und jetzt unter dem neuen Trainer ist er plötzlich wieder mittendrin in der Verlosung um die Stammplätze. Und das ist ja einer, für den hat der SC Freiburg ursprünglich mal für seine Verhältnisse, nicht jetzt für Verhältnisse, wir kaufen mal ein 19-jähriges Talent für 15 Millionen, für andere Verhältnisse viel Geld auf den Tisch gelegt. Und das ist durchaus in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen, dass diese Spieler dann erst mit Anlauf funktioniert haben. Ein Demirovic ist ein Beispiel dafür, ein Roland Scholloi beispielsweise auch. Das sind alles Spieler, die nach Freiburg gekommen sind für relativ viel Geld und erst nach einem längeren Anlauf funktioniert haben. Deswegen würde ich Adamu noch nicht abschreiben und 2,53 Millionen ist da wirklich noch ein super Preis dafür, dass er eine Chance hat, vorne im Sturm sich einen Stammplatz zu schnappen. Ja, und das ja. Wirklich ein Spieler, den man jetzt im Sommer gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Also ich zumindest nicht. Nee, und ich auch nicht. Ja, aber neuer Trainer, neue Chance. Und so sieht's aus. Das glaube ich, das kann, die kann Adamu, zumindest wird er die Möglichkeit bekommen, diese Chance auch zu nutzen, glaube ich. Ja. Wir werden ihn sehen in der nächsten Bundesliga-Saison. Ob als längerer Joker oder als Starter von Beginn an, das wird sich zeigen und dann liegt es in seiner Hand. Ja, das ist ja immer so. Wenn er nicht performt, klar, dann spielt wer anders. Jo. Gut, Tim. Also, dann sind wir am Ende, ja? Es war mir eine Ehre. War mir auch eine Ehre, unter 2 Stunden geblieben. Ja, und ich hatte doch so ein bisschen das Gefühl, es ist wie Fahrradfahren. Also auch wenn ich da jetzt länger das nicht mehr gemacht habe, ne, seit unserer Saisonabschlussfolge. Carsten ist immer noch hier nebenan. War es für dich? Boah, was für eine Tourdonne! Die Emotionen, die unsere Herzen förmlich galoppieren. Es ist unglaublich, er ist der König. Ja. Okay. Also in seiner. Ja, also jetzt war ein bisschen übertrieben für mich auch. Also. Ja, nein. Ich fand, das ist der Sache schon angemessen. Ja. Gewesen. Na ja, gut. Ich hoffe, ihr da draußen hattet ähnlich viel Spaß wie Carsten, Tim und ich hier. No? Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Da sind wir dann da mit der ersten regulären Sendung, da also Mittwoch vor dem Bundesliga-Start, der am 23. August ist, für alle, die das noch nicht fett in ihrem Kalender eingetragen haben. Denkt an die 25 Jahre Jubiläumsaktion, also gerne schickt eure Anekdoten an redaktion@comunio.de oder aber per Direktnachricht Facebook und Instagram. Ich habe es eingangs erwähnt. Ja, und dann erst nochmal vielen Dank, Tim. Ich weiß nicht, ob ich... Sehr gerne. Das Lob von Carsten gilt auch für dich. Nick, ja, steckt natürlich. Er mir gerade in seiner unnachahmlichen Art von der Seite zu. Ne? Und dann, ich weiß gar nicht, sind wir in 2 Wochen zusammen wieder? Ja, wir haben auch in 2 Wochen wieder das Vergnügen. Ach, wunderbar. Ach, da lächelt einer glücklich hier nebenan. Ja, Wunderbärchen. Tim, dann mach's gut. Ihr da draußen auch. Habt noch eine schöne letzte halbe Olympiawoche. Aber wie gesagt, Bundesliga nicht vergessen. Bis dahin. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinicke. Sag ich. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.